Heute erfahrt ihr, warum jetzt genau der richtige Augenblick ist, um durch die Republik zu reisen. Auch wenn der Eurovision Song Contest schon vorbei ist. Und ich eigentlich lieber Sport mache. Macht Sinn. Bleibt dran. Viel Spaß jetzt. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast aus Berlin. Irgendwas ist doch immer. Ich bin Stefan und zu einem schönen Podcast gehören natürlich auch schöne Männer. Und hier ist schon der zweite. Hier ist René. Ja, hallo. Herzlich willkommen da draußen an den digitalen Empfangsgeräten zur 86. Folge. Korrekt? Ja. Korrekt. Heute am 18. Mai 2022. Und heute mit dabei auf Augenhöhe. Wie immer. Hallo Marc. Ja, hallo René, hallo Stefan, hallo Hi. Da draußen und los. Ja, schön, dass ihr da seid, Folge Klappe 86. Wir haben viele Themen, aber zuerst fragen wir mal, wo sind wir überhaupt? Was sind das für Geräusche? Also wir haben uns schon darauf verständigt, das kann nur eine Klimaanlage sein. Ja. Oder möglicherweise Meri-Re-Re-Re. Der geneigte Hörer, der sich vorab informiert, was er hier wohl hören mag, der ist natürlich schon auf unserem Instagram-Account gewesen, hat Fotos gesehen, die das Innere des Sony-Centers zeigen. Ja. Dort sitzen wir. In beim Berlin. Wasser, wo jetzt gerade ja kein Wasser ist. Das war schon genau. Wieder der erste Aufreger, der erste Lacher heute. Ich sag zu René, ja, du, wir treffen uns ja da beim Wasser. René fragt zurück, was für ein Wasser? Da ist doch ja kein Wasser. Aber er wusste, wo Wasser hätte sein sollen und dann konnten wir uns doch noch treffen, wieder erwarten. Genau. René patrouilliert nämlich regelmäßig durch Berlin und hat das schon am Wochenende gesehen, dass hier kein Wasser drin ist. Nachdem er reingesprungen ist und Köpfer. Hart gelandet ist. Körper, Bauchklatscher. Ja, aber es ist, wenn man von beiden hat wirklich kommt, geklatscht, muss man nackig hier rauf auf die schönen Marmorfliesen. Ja, bei dir klatscht das natürlich. Ja. Also vielleicht kommt da ja noch Wasser rein im Sommer, das weiß man. Ja, mal gucken, ob die Baumaßnahmen vorher hier greifen, weil so. Wir wissen ja alle, dass der Potsdamer Platz oder speziell das Sony Center komplett umgebaut werden soll, so. Zu einer Begegnungsstätte werden soll. Wobei hier eigentlich viel Begegnung schon stattfinden kann. Hier könnte. Ist viel los, viele Leute. Ja, also gerade heute ist das hier touristisch ordentlich besucht, ja, kann man hier anders sagen. Wobei ich sehe sagen wahnsinnig muss, viele hübsche Menschen. Ja, aus aller Herren Länder. Ich jetzt auch. Achso, wir machen ja einen Podcast. Kriegt euch mal wieder ein. Genau. Nein, man muss aber auch dazu sagen, es ist nach Feierabend für uns. Ne? Es ist 17.30 Uhr ungefähr und es ist bombentolles Wetter heute. Genau, und es ist Frühling, ja. Und kann schon mal passieren. Frühlingsgefühle. Ganz genau. Genau. Also ich habe den Jungs im Vorfeld schon gesagt, dass heute meine Bemerkungen etwas sexualisiert ausfallen. Aber ich führe das einmal mal darauf zurück, dass... Frühling ist. Ja. Ja, genau. Wie Stefan schon so flapsig sagte, was denn? Nicht zum Schuss gekommen? Das wird es wohl sein müssen. Genau. Aber da habe ich noch einen passenden von Fips Asmussen. Seit es Viagra gibt, liegt die Latte ziemlich hoch. Die liegt hoch, ja. Ja, genau. Potsdamer Platz, da waren wir ja vor kurzem schon mal. Aber das hat uns nicht davon abgehalten, noch mal hierher zu gehen, weil... Man kann ja verschiedene Orte am Potsdamer Platz aufsuchen. Genau, der ist doch groß genug. Richtig. Und es passt thematisch auch in den ein oder anderen Bereich heute hin. Deswegen haben wir uns hierfür entschieden. Weil unser Podcast mit Berlin zu tun hat? Nicht nur das, aber das deswegen wird, heute mal aus Berlin. Im Laufe der Sendung werdet ihr das merken. Ne? Oh, ich bin sehr gespannt. Ja. Apropos thematisch. Ja. Du bist ja nun nicht gerade derjenige, der von uns drei, der dafür bekannt ist, dass... Jetzt fummelt er mir wieder. Euch hier? Nein, nicht. Du hast da einen Fussel auf deinem T-Shirt. T-Shirt rum. Lass mir doch... Frühling, mal. Frühling. Wer ist hier? Ich wollte mal sagen, wer ist hier sexualisiert? So, ihr setzt euch mal bitte auseinander. Sonst fangt ihr gleich noch an zu tuteln und zu gurren. Kontinuierlich. Gurr, gurr. Genau. Eine Briefmarke dazwischen passen. Macht René wieder die Vögel. Hier. Der Satz, den ich eigentlich beenden wollte, ist mittlerweile natürlich völlig egal geworden. Fangen wir nochmal von vorne an. Hallo und herzlich willkommen. Nein, okay. Stefan ist nicht gerade bekannt dafür, dass er hier Possen von Fips Asmussen aus der Schublade zieht. Was ist der Anlass denn dafür, wenn es einen gibt? Oh, naja, wir hatten neulich schon berichtet, dass er Geburtstag gehabt hätte, wäre er nicht gestorben. Und ich habe eine Seite gefunden, wo die 50 besten Sprüche von Fips Asmussen zu sehen waren und die habe ich mir einfach rausgeschrieben und die werde ich jetzt demnächst mal so in den nächsten immer Folgen wieder mal immer einstreuen. Ne? Wird sehr also gerne. Zeitweilig lustig. Richtig. Wird jetzt wirklich lustig. Ganz kurz noch was zu dem Ort hier. Ja. Also ich kenne ja auch diesen Ort hier fast wie meine Westentasche. Habe heute aber trotzdem was Neues entdeckt. Ja. Und zwar die Fragrance Bar. Und die ist von Steffen Hensler. Da stand geht's gleich hier hinten hinter dem Ritz-Carlton. Das ist eine Bar und da steht bei Steffen Hensler. Jetzt musst du noch sagen, wer Steffen Hensler ist. Ja, ich dachte, das weiß man eher. Ich war mir nämlich unsicher, ob er es wirklich ist und habe deswegen nochmal gegoogelt. Aber Grill den Hensler, sage ich ja, mal. Ja, genau. Also er hat offenbar eine Bar hier. Ja, aber die Fensterscheiben waren zugeklebt schwarz. Entweder geht es da ganz düster zu oder ist noch im Aufbau oder Privatsphäre. Keine Ahnung. Und die Fragrance Bar. Also die Geruchsbar, also muss man da nicht sehen, sondern nur riechen. Ja, vielleicht deswegen. Und gegebenenfalls ist dunkel. Schmecken. Ein dunkleres. Vielleicht ist es eine Dunkelbar. Kann auch Wer sein. Weiß. Ja. Und hier vor uns sind noch die Schriftzüge IMAX zu sehen, Sinister IMAX. Aber da ist schon lange kein Licht mehr angewiesen. Ja. Weil das Kino hat schon vor Jahren zugemacht. Ja, mittlerweile. Ja. Das Einzige, was hier noch ist, ist... Ein, zwei Sachen sind hier noch. Aber hinter uns ist immer noch das Museum für Film und Fernsehen mit dem Kino Arsenal. Ja. Da gibt es also tatsächlich noch ein Kino auf dieser Seite des Potsdamer Platzes. Und wen es interessiert, auf der anderen Seite, quasi dort, wo wir letztes Mal aufgezeichnet haben, oder zwischen hier und diesem Ort. Zwischen hier und dort. Ja. Genau, gibt es noch das Cinemax. Ja, genau. Ist das nicht das, nee, ist das nicht ein UCI auch? Nee, ist ein Cinemax, ne? Das ist ein Cinemax. Ah ja, okay. Bin da immer verwirrt. Das hier war ein Cinestar. Und das hier war doch auch so ein Rundum-Kino. Aber ich weiß jetzt, das ist schon so lange her, wo ich hier war. Das IMAX, ja, das steht dafür. Genau. Ja. Aber hat sich anscheinend nicht rentiert oder die hatten andere Pläne. Und wie gesagt, der Platz hier soll ja saniert werden. Ich weiß gar nicht. Mich wundert, dass ihr da gar nicht so... Sagen wir es mal so, ist es dann offensichtlich nur der Platz, weil architektonisch am Gebäude selber werden sie wohl nichts ändern. Ja, das war ja schon damals sehr beeindruckend, wo sie es gebaut haben. Ja, wenn ich mich hier so umschaue, muss ich sagen, es beleidigt das Auge nach wie vor nicht. Nicht, genau. Sony Center, Eröffnung 2000 übrigens, ne? Ja. 600 Millionen Euro, nur mal so ein paar Zahlen nebenbei. Ja, die Zahlen. Ja, und jetzt kurz zur Sanierung. Ja. Das Sony Center soll bis Ende 2023 für 200 Millionen Euro saniert werden. Donnerwetter, also mit, nochmal mit so der Kohle kannst du schon ordentlich was machen. Okay, heutzutage ist der Euro nur noch 50 Cent wert. Umbau der IMAX-Kinosäle. Mhm. Ja, aber Arbeitsplätze, also das wird Büro ja, wie wird kein Kino mehr. Nicht langweilig. Ja, wirklich langweilig. Sollen sie doch auf dem Flughafen Tempelhof Tegel bauen. Die Homeoffice hier, Homeoffice da, aber hier bauen sie Büros. RAW-Gelände. Ja. Wird auch, richtig schick gemacht. Wer es kennt, ist ja eigentlich ein super geiler Ort. Ne? So ein bisschen abgeranzt, Graffiti, Bars, Begegnungskrempel und so. Eigentlich so ziemlich... Ich sag mal, autonom, kann man das so sagen. Nächstes Jahr geht's los. Ziemlich wild auf jeden Fall. Und jetzt wurde vorgestellt, was dahin gemacht wird. Und ich sehe sofort ein Büro hochhaus und denke mir so, geil, ey. Ja, wirklich, mega. Darfst du nicht vergessen, da nebenan... Ich hoffe, ihr spürt den Sarkasmus. Ja, daneben an ist ja auch dieser Amazon Tower, der ja auch viel... Am RAW-Gelände, das ist aber keine Ahnung. Da wird eine Kulturstätte quasi... vernichtet. Ich kann euch diesbezüglich beruhigen. Ich habe in der Abendschau einen Bericht gesehen. Da haben sie den Investor oder den neuen Besetzer. Mhm. Nee, nicht gestern. Bei mir ist das schon tatsächlich ein paar Wochen her. Und der war bemüht zu vermitteln, dass sie tatsächlich an einer Kooperation mit dem bisherigen Betreiber des RAW-Geländes irgendwie interessiert sind. Das heißt, sie wollen eine gesunde Durchmischung dort haben. Mhm. Natürlich wollen sie dort ein bisschen Geschäfte irgendwie ansiedeln oder Bürogebäude, um dort eben mit den Mieten Einkünfte zu generieren. Aber es soll auf jeden Fall genügend Platz für den bisherigen künstlerischen Bedarf dort bleiben. Vielleicht für die jetzt mit RAW nichts anfangen können, Warschauer Straße. Ich glaube, das macht sogar, dann weiß man sofort, U-Bahnhof, da eigentlich klingeln. Warschauer Straße, genau. Das Reichsbahn- sehr bekanntes Besserungswerk. Genau, das war ein großer Bahnhof, wenn man so will. Ja. Ja, nee, so eine Ausbesserungsanstalt für Züge. Eine Besserungsanstalt. Anstalt. Eine Besserungsanstalt. Da sind ja jetzt noch ein paar Gleise, ne? Da, wenn man da in den Bereich guckt, ist noch ein bisschen was übrig geblieben. Da war übrigens auch West Coast Custom. Ich weiß nicht, ob ihr die Fernsehserie kennt. Und West Coast Custom gab es eine Ausgabe, die war in Deutschland, ich weiß seinen Namen gar nicht mehr, Ryan, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er in Deutschland eine Niederlassung gehabt und die war im RAW-Gelände. Ah. Hat er eine dieser Hallen, die ziemlich weit hinten sind, hatte er gemietet und hat dort Autos gepimpt. Kiek an. Und in der Sendung kann ich mich nur an eins erinnern, und zwar an den Wagen von Evil Jared. Mhm. Ah. Bloodhound Gang. Ah, auch genau, von der Bloodhound Gang. Sehr lässiger Berliner mittlerweile, ne? Ja. Ja, genau. West Coast Custom. Okay. Und wer sich für verschlafene Orte, wo noch Gleise rumliegen, interessiert, der geht auch gerne mal auf das Schöneberger Südgelände. Ja, ah, wir hatten es, glaube ich, schon sehr oft. Wir haben es erwähnt, sind aber noch nicht da gewesen. Genau, wo wir allerdings schon waren, war der Park am Gleisdreieck. Der genau. quasi der nördlich davon ist und das ja. Südgelände ist ja nur der verlängerte Zipfel. Quasi, genau. Ja. Liegt direkt südlich vom S-Bahnhof Südkreuz. Südlich von Südkreuz. Da können wir wirklich meinen, Schöneberg ist es ja, ne? Hm? Das Schöneberg. Und da sind ja auch so, also da sind noch Tunnel, wo keine Gleise mehr sind und Züge durchfahren. Alles ziemlich bunt dort. Mhm. Ja. Genau. Und hier übrigens am Potsdamer Platz habt ihr die Lego-Giraffe gesehen. Wir haben gar nicht erwähnt, hier ist ja auch das von mir nicht so geliebte Discovery, Lego Discovery Land. Hm. Ich war ja noch nicht drin, weil ich keine Kinder habe. Ja. Deswegen komme ich ja nicht rein. Das hatten wir auch schon mal thematisiert. Nee. Genau, ohne Kinder kommst du nicht rein. Ja, braucht ihr doch. Ganz ehrlich, zum Glück. Also ich bin nicht so begeistert davon. Okay. Aber da stand eine große Giraffe davor. Also die steht jetzt, die haben sie ein bisschen zur Seite gesetzt, weil sie offensichtlich da bauen. Eine riesen Lego-Giraffe. Und die beherbergt einen Geocache. Ah. Und zwar mit dem Namen, mit dem witzigen Namen, einer zu viel. Ich habe nie gefunden. Ich habe diverse Male da gestanden und es war wirklich fast mit Anstehen, was dann gesehen, wenn Leute da suchen. Aber ich habe es nie gefunden. Aha. Er ist auch nicht mehr da, dadurch, dass die Giraffe jetzt irgendwie versetzt wurde. Ah. Dafür gibt es für die Geocache-Interessierten auf der Straße gegenüber in Sichtweite einen Gedenk-Geocache für diesen nicht mehr vorhandenen Geocache. Verstehe. Ja. Schöne Idee. Hier ist, wie heißt der Boulevard, der hier in der Mitte ist, dieser rote, wo die Sterne. Das ist quasi unser Berliner Walk of Fame. Ja, genau. Da sind noch so eine coole Dinger zum Durchgucken. Ja. Und dann sieht man auf den Sternen die Leute stehen, die auf den Sternen benannt sind. Guckst durch diese Linse durch und dann stehen die da so als geisterhafte Figur. So als Hologramme quasi. Ja, genau. Mit der edlen Idee, dass man sich dann daneben stellen kann und du dann mit einer Fotokamera ein Foto machen kannst. Richtig. Funktioniert leider nicht, weil wer sich mit Tiefenschärfe auskennt, das Hologramm ist halt ganz nah an der Linse und die Person ganz weit weg. Mhm. Ich habe es noch nicht in den Einstellungen mit dem Handy hinbekommen, dass man beide scharf hat. Mhm. Ja. Ist nicht so vorgesehen. Aber man läuft dran vorbei, wenn man es nicht weiß. Also wenn ihr da mal hier in der Gegend seid, kann man mal gucken. Kann man mal gucken. Ja, und jetzt ist ja auch wieder mehr los nach Corona. Touristen sind wieder da ohne Ende. Man merkt deutlich den Unterschied, würde ich sagen, oder? Hätten wir hier vor ein paar Monaten aufgenommen, wäre noch nichts aufgenommen. Wobei, eigentlich ist es ja auch relativ entspannt jetzt, menschentechnisch. Ja, wir haben gerade eine gute Lücke jetzt erwischt. Ja. Ja. Endlich hört man uns und nicht das ganze Drumherum. Gott sei Dank. Ne? So. Gut, ja, wie war denn euer Wochenende? Habt ihr auch diesen wunderbaren Eurovision Song Contest geschaut? Nee. Nein, es war schönes Wetter. Das ist interessant, weil Marc hat in der Vorbesprechung auch gesagt, was, den Scheiß gucke ich gar nicht. Du hast den auch nicht geguckt? Hast keine Grand Prix Party gemacht und so? Nee, wir haben ja schon festgestellt, dass der Eurovision Song Contest eine besondere Bedeutung für mich eigentlich haben müsste. Das ist der Tag, an dem ich vor 19 Jahren rauchen, aufgehört habe. Oder fast, 20 Jahre, weiß ich gar nicht mehr genau, 20 oder 19 Jahre aufgehört habe zu rauchen. Siehst du? Am Tag des Eurovision Song Contest. Dann guckst du das nicht. Und dann gucke ich es nicht. Was kann man an so einem Tag Schöneres tun, als mit dem Rauchen aufzuhören? Ja, genau. Das hat sie nur eigentlich so hätte man anfangen müssen mit dem Rauchen an so einem Tag. Wa? Ich glaube, so mancher hat jetzt angefangen zu trinken nach dem jetzigen Eurovision Song Contest. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Erzähl mal, was war los? Wir waren noch erfolgreich. Wir waren nur 25. Weil letztes Mal waren wir ja 26. Aber diesmal waren halt auch nur 25 dabei, weil ja Russland wurde war. Ausgeladen. Genau. Wir haben historisch wenig Punkte gekriegt. Von der Jury gab es null. Ja. Und nur 6 Ehrenpunkte aus dem Publikum. Sympathiepunkte. Da sind vermutlich ein paar hochnationale Deutsche, die dort über die Grenze gefahren sind, anzurufen. 6 Stück. Dann nochmal 6 Punkte, um die einzuheimen. also vernichtend geschlagen. Ja, also, und bei dem Ergebnis, die Ukraine hat wirklich mit deutlichem Abstand gewonnen. Ich glaube, es waren 638 zum zweitplatzierten Schweden oder Großbritannien mit 447, sowas in der Richtung. Also statistisch gesehen hat, glaube ich, jedes Land die Ukraine gewinnen lassen. Von den Punkten her kann es nur so sein. Aber ich ist natürlich ein Solidaritäts. Genau, ich wollte gerade fragen, ob die, also wie gesagt, es gibt ja zwei Wertungen, es gibt einmal die Publikumswertung, ja, einmal die Jurywertung. Ja. Ich habe das so verstanden, dass die Publikumswertung eindeutig zugunsten der Ukraine ausschlug, aber wie war es bei den anderen? Bei der Jurywertung war es, da war die Ukraine auch schon recht weit vorne. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau welcher, aber die war in den Top 10 auf jeden Fall. Und mit den Punkten sind sie natürlich nach oben gestürmt und dann war schnell klar, das kann ja keiner mehr einholen. Und jetzt ist die Frage, warum? War der Song dem auch gerecht geworden? Also ich habe so meine Favoriten mitgeschrieben, aber ja, die Ukraine war jetzt nicht unbedingt dabei. Also mich hat es jetzt nicht vom Hocker gehauen. Ja. Wer hat dann für Deutschland gesungen? Wie heißt der? Okay, alles klar. Keine nächste Ahnung. Frage. In welcher Sprache ist nicht hat derjenige so gesungen? Ja, auf Englisch, aber es war halt wirklich auch nichts, was einen so vom Hocker. Das ist fürs Radio ein gutes Lied, aber mehr auch nicht. Ich sag dir, dieser ganze Wettbewerb müsste mal generell überholt werden. Ja. Also ich würde als Bedingung, jeder singt in seiner Landessprache einfach. Das haben auch viele gemacht. Das ist doch mal schön, wenn du so aus anderen Nationen was hörst. Und ich sag ein euch, du kannst nur mit diesem Lied gewinnen. Ja. Ja, hat danach mal jemand gewonnen? Nach Nicole mit ein bisschen Frieden? Naja, Lena. Wie heißt sie? Doch, Lena Meyer-Landrut. Ja. Hat das auch Satellite gesungen? Ja, genau. Ist ja auch deutsch. Ja. Vielleicht hat sie einen stark deutschen Akzent gehabt, dass das als deutsches Lied durchging. Nein. Aber witzig war ja, dass die verantwortlich für den ESC aus Deutschland, die hat ja gesagt, wir können sehr stolz drauf sein. Und die Stimmen wären laut, dass zumindest jetzt sind wir in dem Vorentscheid nicht rausgeflogen. Stimmt. Das ist doch eine Leistung. Ja, weil wir ja nicht im Vorentscheid. Ach so. Wir können gar nicht rausfliegen, weil dafür werden wir zu viel Geld reinbuttern. Genau, wir sind ja einer der Hauptgeldgeber, deswegen müssen wir nicht in die Qualifikation. Aber was ich gut finde, jetzt werden ja die Stimmen laut, dass das Ganze ein bisschen überarbeitet wird. Dass vielleicht der NDR da wieder einen Star wie Stefan Raab mit reinholt. Also genauso wie 2020, 2019, 2018. Jetzt ändert sich endlich was. Nein, es muss wie 1982 werden, wo Nicole für Deutschland den Sieg geholt hat, mit ein bisschen Frieden. Nicole ist doch noch da. Richtig. Sie kann doch den Song nochmal performen. Ja. Warum reicht uns das denn nicht, was in den vergangenen 20, 30 Jahren abgeliefert wurde? Müssen wir denn immer was Neues hören? Der Song würde heute sogar noch besser passen als 82. In der Tat. Ja, also wir erinnern uns. Auch witzig war, jetzt gibt es ja für die E-Busse eine neue EU-Regelung, weil da kommt gerade einer. Es muss ein Geräusch geben, damit man den E-Bus auch hört, weil der ja keine Geräusche macht. Das gilt nicht nur für E-Busse, es gilt für alle E-Fahrzeuge. Ja, aber für Busse jetzt ganz neu. Und ich glaube, der Sound, den habe ich heute früh im Radio gehört, der hätte mehr Punkte gekriegt beim ESC. Der ist schon böse. Ja, apropos Sound und Bus, kann es sein, dass in den Bussen die Ansage einen Gong, es gibt einen neuen Gong. Ja, aber erstmal nur in den ganz neuen. Ich habe ihn nämlich heute früh gehört und ich fand ihn sehr gewöhnungsbedürftig. Weil der sehr laut ist. Ja, der ist sehr laut. Wahrscheinlich soll man den wahrnehmen. Bong. Aber wozu ist der gut? Also was bringt ja auch nichts, wenn der Gong laut ist und die Stimme leise? Nee, die Stimme ist ja auch gut. Also du darfst ja nicht vergessen, das ist ja alles abgestimmt mit Blindenverbänden, Integrationsverbänden. Aber du musst dir immer vorstellen, entweder kannst du nicht sehen oder nicht hören. Und so musst du dir das, glaube ich, dann reinziehen. Gut, auf jeden Fall weiß man jetzt dann ganz genau, wo der Lautsprecher ist. Ja, das muss man vorher. Das hilft natürlich bei der Orientierung immens. Ja. Aber dann habe ich noch eine Frage an dich, Stefan. Du bist ja unser Sind wir noch beim ESC? Achso, nee, dann lass uns den ESC erst. Okay, letzter Punkt zum ESC. Ukraine hat gewonnen. Das heißt, der ESC 2023 findet in der Ukraine statt. Wenn da noch was ist. Wenn da noch was ist. Also da bin ich mal gespannt. Ist überzeugt davon, wenn es noch eine Ukraine gibt. Also wir drücken die Daumen. Ja. Die Ukrainer sind davon überzeugt und sagen, überhaupt kein Problem, wir kriegen das hin. Ja, irgendwo in unserem großen Land werden wir einen Platz sollten finden. Sie jetzt deswegen auch schlecht singen, nur weil sie nicht wissen, ob sie... genau. Komm, lass uns mal nicht so... Nee. Also, und für Deutschland natürlich toi für nächstes Jahr. Auf jeden Fall Gratulation an den Gewinner dieses sagenumwobenen Wettbewerbs. Ja. Naja. Ich hoffe, er hat es verdient. genau. Oder sie oder wer auch immer. Ja. Also für mich ist das nichts. Es wird mal die Frage gestellt, ja, Marc, guckst du das? Ich sage, nein. Ich habe das vor Urzeiten mal geschaut und finde, das ganze Konzept hat sich überlebt. Ja. Also es ist schon wirklich seit Jahren, dass ich sage, dass, das ist nicht mehr ist nicht mehr dein ESC. Das ist nicht mehr mein ESC und ich kann dem überhaupt nichts abgewinnen, vor allen Dingen musikalisch nicht. Mein Musikgeschmack hat sich auch irgendwie weiterentwickelt oder in irgendeine Richtung entwickelt, sagen wir mal. Bei Marc wäre das mehr so, ein bisschen Frieden, ein bisschen Remix. Du verkennst mich natürlich. Naja, aber ich finde, so eine Events sind halt auch immer eine Gelegenheit, zum Beispiel einen netten Abend mit Freunden zu verbringen. Allerdings. Und dann ist es auch viel mit Alkohol. Ja, aber wenn ich einen netten Abend haben will, dann gucke ich nicht ESC. Naja, was willst du denn sonst gucken? Deutschland sucht den Superstar? Ja, wer sagt denn, dass man immer was gucken muss? Nee, das Fernsehen ist ein Konzept, was meiner Meinung nach sowieso die nächsten 20 Jahre nicht erleben wird. Das können wir auch mal nochmal diskutieren, weil jetzt ja auch wieder feststeht, dieses Jahr... Nimm den Leuten nicht ihr Fernsehen weg. Genau. Du gehst immer von hier aus. Es gibt Leute... Das Erste, was ich mache, wenn ich Kanzler bin. Es gibt Fernsehen. Ja, wenn du Kanzler bist, ja. Na gut. Ich werde RTL kaufen, nur um es in den Boden zu stampfen. Okay, das war meine Ansage. So wie Elon Musk und Twitter. Ja. Ah, da gibt es ja auch so einen Hicks. Sehr gutes, Das steht ja auch noch, weil du ja brandheiße News letztes Mal verbreitet hast. Gibt es da jetzt schon Rückzieher? Gibt es schon was Neues? Ja, in der Tat. Rückzieher, was? Elon Musk kauft Twitter oder doch nicht? Ja, genau. Also der neueste Stand ist, dass er gesagt hat, Moment. Das war mir zu teuer. Siehst du, mein Tipp, ich habe gesagt, es gibt es kostenlos im App Store. Der hat die Sendung gehört und hat gesagt, stimmt. Jetzt müssen wir nochmal drüber nachdenken. Und jetzt das Geile ist ja, durch einen Tweet, den er da abgesetzt hat diesbezüglich, sind jetzt irgendwie die Aktienkurse gefallen. Ja. Und sein ursprüngliches Angebot über, was weiß ich, 48 Milliarden ist auch nicht mehr. Hat er jetzt nach unten korrigiert, weil jetzt ist ja Twitter gar nicht mehr so viel wert. Jetzt ist er, was weiß ich, bei 38 ist oder 33 das ein Milliarden. Fuchs? Ja, und Twitter sagt natürlich, nee, also pass auf, also wenn überhaupt, dann nur zu dem ursprünglichen Preis. Und er sagt, nee. Und deswegen geht es jetzt hin und her. Ja. Das ist, als würdest du in den Laden gehen, würdest Klamotten dir angucken, die auf den Boden werfen. Dreckig machen und sagen, sie ja dreckig. Ja. Aber für einen Halbpreis. Das mache ich immer so. Ja, genau. Hast du ja immer noch an, ja. Nee, nee, pass auf. Ich habe aber gelesen im Zusammenhang mit Twitter und Elon Musk, dem Musk wird vorgeworfen, dass er halt zu viele Internas ausgeplaudert hat zu der Twitter-Übernahme, wie das da läuft. Das habe ich irgendwo gelesen. Ich kann es aber nicht weiter sagen. Und deswegen gibt es da noch so ein Hin und Her. Ne? Aber egal. René, du wolltest gerade noch was fragen. BVG. Ach, schön. Und zwar, mein Thema. Ja, ich hatte neulich diese... bei der letzten Podcast-Aufzeichnung, glaube ich, war es gewesen. Ach so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hatte die Situation, dass irgendein Verkehrsmittel nicht gefahren ist, irgendeine U-Bahn nicht. Auf jeden Fall führte das dazu, dass sich sehr große Menschenmassen am Bus sammelten, mit dem ich dann weiterfahren wollte. Ja. Und der Bus, das war so einer mit einem Gelenk in der Mitte, drei Türen. Nennt man auch Gelenkbus. Gelenkbus. Absolut richtig. Ein sehr gelenkiger Bus war das. 10 Meter lang. Oder im Osten sagt man auch Schlenkibus. Ah ja, ein Schlenkibus. Und ja, gewohnheitsmäßig verteilen sich die Menschen. Bitte benutzen Sie alle Türen zum Einsteigen. Ja, genau. Mit dem Fahrrad nicht in den ersten Wagen. Dann ist das war die gesamte Wagen. Länge des Busses. Ja. Und dann macht er nicht die hintere Tür auf. Ja. Warum macht er das? Weiß ich nicht. Dann bin ich vorne rein, weil das hat natürlich komplette Chaos gegeben. Eine Tür weniger macht echt schon einen Unterschied. Bin ich vorne rein, ich sage, warum machen Sie nicht die letzte Tür auf? Hab wirklich freundlich, informativ gefragt. Der hat nach vorne gestarrt und hat mich komplett ignoriert. Ich sage... Wenn sie die Tür aufmachen, wird es auch ein bisschen schneller gehen mit Einsteigen. Hat mich nicht mit dem... Also ganz ehrlich... Hat er dich nicht verstanden? Finde ich rotzefrech und das bei einem Berliner Serviceunternehmen. Auf jeden Fall, jetzt kommt der Witz noch. Die Leute haben sie natürlich, wisst ihr, wie das ist. Einsteigen, stehen bleiben. Standard. An der Tür stehen. Ach so, ja, ne? Nicht durchrücken. So, hat natürlich dazu geführt, dass er zäh wie Kaugummi hat sich dieser Bus befüllt. Und dann sagt er rotzefrech durch die Anlage... Ich fahre erst los, wenn alle durchgetreten sind. Solange hier einer vorne bei mir im Raum steht, fahre ich nicht. Also wusstest du, er hat dir dich auch verstehen können. Er hat deine Sprache gesprochen. Okay. Offenbar ja. Offenbar war er aber einer, der Programm brauchte. Okay. Ja. Weil ich hatte einen schlechten Tag. Jetzt dachte ich, die Tür ist vielleicht kaputt. An der Bushaltestelle drücke ich den Knopf, geht die Tür auf. Ja. Dachte, was ist denn hier los? Dann geht die Tür zu und habe ich sie nochmal gedrückt und dann ging sie wieder auf, bevor sie zu war. Und dann dachte ich, das. Jetzt ärgerst du. Machst jetzt jede Station, ja, bis er dich persönlich dazu auffordert, das zu unterlassen. Aber dann habe ich gedacht, der Bus ist so voll. Da, also da kriegst du noch Ärger mit anderen. Die Hälfte der Leute hat da keinen Bock auf das, ja, Spiel. Ja. Hier fällt uns das chinesische Sprichwort ein, wer kein freundliches Gesicht machen kann, das jetzt mal im übertragenen Sinne, der sollte kein Geschäft aufmachen. Ja. Oder wie in diesem Fall, wer nicht freundlich sein kann, professionell freundlich, ja, der sollte nicht im direkten Kundenkontakt arbeiten. Lieber Busfahrer, wir verstehen sehr gut, dass jeder mal einen schlechten Tag hat, seine Tage hat, hormonell, ja, überlastet, nervig, runter, sonst irgendwas. Aber bitte warte, bis du am Ende deiner Linie angekommen bist. Dann kannst du gerne mal in der Gegend rumbrüllen. Aber lass das doch bitte nicht, ja, an den Fahrgästen aus. Die sind alle doof, weiß ich. Bin, ja, einer, ja, von denen. Aber trotzdem. Ich hätte es sogar akzeptiert, wenn er gesagt hätte, möchte jetzt nicht drüber reden. Hätte ich voll akzeptiert. Ja. Aber so zu tun, als wenn ich Luft bin, ist nicht nett. Ist nicht nett. Und wir hatten ja neulich das Thema, ja, Servicewüste Deutschland. Irgendwie ist man, nee, was ist der Kunde noch König? Richtig. Genau, das passt ja dazu. Ne? Oder wie Philips Asmussen sagen würde, es gibt Leute, die nehmen zum Rasensprengen Dynamit. Ja. Passt ja auch. Das passt? Naja, ja, nicht wirklich. Nein, es passt nicht, aber ich finde es trotzdem heiter. Ja. So. Ja, ja, kaum noch Zeit für Smalltalk, würde ich mal sagen. Aber wir sind ja jetzt schon bei der Bahn. Ja, wollen, ja, wir da noch ein, na, dann ziehen, super, wir, dann ziehen wir durch. Na, was ist denn jetzt gerade aktuell? Was geht durch die Medien? Was passiert im Juni, Juli, August? Ach so, das 9-Euro-Ticket, yeah, in ganz Deutschland. Das 9-Euro-Ticket. Das ist ja unglaublich. Und jeder weiß Bescheid, wie es funktioniert. Nee. Weil es so toll kommuniziert wird. Nee, das ist ja genau der Grund, warum ich heute diesen Podcast eingeschaltet habe, weil mich interessiert, wie das funktioniert. Okay, ja, da kann ich euch aufklären. Also jetzt gut zuhören, mitschreiben. Ja, ja, warte. Moment. Also, das 9-Euro-Ticket. Ja. Ich notiere, 9-Euro-Ticket. Für was kostet das erstmal? Das wäre wie lange dauert der 30-Jährige? Ja, okay. Genau, das 9-Euro-Ticket ist eine Aktion der Bundesrepublik Deutschland, um die gesteigerten Kosten im Alltag, um uns da was wiederzugeben. Das ist nett. Und das ist ein spezielles Ticket, was im Juni, Juli und August jeweils monatlich gilt, also 9 Euro für jeden Monat. Das heißt 9, 18, 27 Euro. Damit hätten wir schon mal das erste Missverständnis aus der Welt geschafft. Das 9-Euro-Ticket gibt es von Juni bis August, kostet aber monatlich 9 Euro. Richtig. Ne? Da gibt es noch so ein paar Eckpunkte, die wir erwähnen, ja, müssen. Genau. Es ist nicht übertragbar und es ist nur für eine Person. Richtig. Und es ist kein Zusatzticket wie fürs Fahrrad oder so mit, richtig, enthalten. Es ist personengebunden, es gilt nur für eine Person und es gilt deutschlandweit im Nah- und Regionalverkehr. Nicht im Fernverkehr. Nicht im Fernverkehr. Also du kannst so nach Sylt mit dem Regio. Jetzt kommt der Hack. Ja. Fernverkehr wäre ja, ich möchte nach München, das ist ziemlich weit weg. Ja. Fernverkehr. Aber wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, ja, so 20 Stunden, kannst du mit Regio fahren. Dann kommt man auch regional überall in Deutschland, ja, hin. Na klar. Ich habe gehört, die Leute auf Sylt haben schon Angst. Das finde ich lächerlich, was für ein Blödsinn. Mein Sylt. Naja. Mein Sylt, ich will nicht, dass da jemand anders kommt. Aber jetzt kommt ja die Frage, ja, das ist ja ein super Angebot für die, die immer mit dem Auto fahren. Ja. Die kaufen sich das. Ja. Was machen wir denn, wir doch ein Abo Stefan, haben? Stefan, ich habe ein Abo. Du hast kein Abo. Doch, ich habe ein Jahresabo. Was mache ich genau jetzt? Und das ist jetzt die Frage. Das ist vollautomatisch. Genau. Es ist nämlich so, wer ein Abo hat, und wir reden jetzt vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, das gilt aber wahrscheinlich auch für alle anderen Städte. Genau. Okay, wir reden nur von BVG und VBB. Genau, dein Abo wird im Juni, Juli und August jeweils auf 9 Euro runtergestuft. Nein. Die Differenz kriegst du wieder, eventuell nicht sofort, sondern versetzt, das kann passieren. Aber die kriegst du auf jeden Fall wieder und du hast automatisch das 9-Euro-Ticket. Das heißt, deine Monatskarte wird deutschlandweit im Nah- und Regionalverkehr in den 3 Monaten anerkannt. Ja. In der 2. Klasse, ja, kannst du nutzen. Und ganz wichtig, auch hier gilt, es ist ein Einzelticket. Und das ist ja jetzt, genau, darf ich ganz kurz fragen, ja, Stefan. Das entwertet ja mein Ticket, weil mein Ticket habe ich gekauft als Ticket, dass ich am Wochenende eine zusätzliche Person mitnehmen darf und nach 20 Uhr unter der Woche. Das heißt, diese Leistung, das gilt, aber in dem Bereich, wo du es gebucht hast. Das bleibt ja erhalten. Berlin. Genau. Da, okay, wo dein Abo normalerweise gilt, gelten natürlich auch die Regeln. Ey, ich liebe die BVG, ich liebe den VBB. Nur den einen Busfahrer kann ich nicht leiden. Und, genau. Und der neue Gong ist auch scheiße. Ich habe schon fast mit dieser Großzügigkeit gerechnet. Das heißt, ich habe ein 9-Euro-Ticket mit den mir erkauften Vorteilen. Richtig. Ja. Oh, ey, ihr seid so geil. Und BVG, wirklich. Es gibt ja... Hashtag, wir lieben dich. Genau. Es gibt ja auch noch andere Tickets, zum Beispiel die 10-Uhr-Monatskarte für Leute, die erst ab 10 Uhr unterwegs sind. Marc, du kannst gleich. Dort ist es so, dass diese 10-Uhr-Regelung sogar aufgehoben ist. Das heißt, du kannst damit dann auch den ganzen Tag fahren. Jetzt mal. So. Ich zeige natürlich nur nach oben, weil es doch so toll ist. Ja. Nein, ich habe tatsächlich eine Frage. Ja, Frage doch. Ja, was heißt Frage? Bist du eigentlich die Presseabteilung? Ja, ich arbeite für den VBB. Wir müssen wir dürfen nicht unerwähnt lassen, dass dieses Ticket nicht für jedermann zu haben ist. Es sind einige Personengruppen davon ausgeschlossen. Okay, jetzt bin Diskriminierung, jetzt bin ich auch gespannt. Ich rieche Diskriminierung. Der Stefan hat das doch schon alles recherchiert. Ja. Wer ist denn ausgeschlossen? Warte ganz kurz, dann bevor eine Fahrkarte. Bevor du was Neues einführst. Ich bräuchte die andere Sache von dir aber nochmal schriftlich nachher, dass ich zumindest mich darauf berufen kann. Ja, kannst du machen. Nee, wer soll denn dieses Ticket nicht haben dürfen und warum? Ja, es gibt ja ein Seniorenticket. Ja. Und die Senioren sind davon ausgenommen. Die kriegen das 9-Euro-Ticket nicht. Weil ein Seniorenticket ja schon eine vergünstigte. Genau. Aber kann sich ein Senior. Ab wann ist man denn Senior? Ab 65. Ab 65 darf man dieses Ticket nicht kaufen, das ist doch Quatsch. Nein. Es gibt diese Monatskarte für Senioren. Ab 65 hier gibt es eine eigene Monatskarte. Ach so, und eine und, ermäßigte. Ja. Und die wird jetzt nicht zum 9-Euro-Ticket, meinst du? Nein. Okay. Also das habe ich so ehrlich gesagt nicht gelesen. Genauso wie das Azubi-Ticket und das ich nenne es mal Arbeitslosenticket. Ja. Die haben doch irgendwie auch da so ganz spezielle Fahrausweise. Und die sind alle davon ausgenommen. Ist das wirklich so? Weil es gibt ja auch Schülertickets. Und Schülertickets sind kostenlos. Und diese werden auch zum 9-Euro-Ticket. Das ist irgendwie widersprüchlich, ne? Ach so. Man muss aber, also ganz wichtig ist dabei noch, diese 3 Monate, wenn dein Abo während dieser 3 Monate ausläuft oder erst beginnt, dann ist es natürlich nur anteilig zu sehen, ne? Selbstredend. Nee, und wir kommen bei einer neuen Folge RG. René googelt. Ja. René rechnet. Ja, genau. René also, rechnet. Oh, nur mal für die Abonnenten unter euch. Ich habe eine sehr, sehr freudige Information. Ihr bezahlt im Jahr 700 Euro. Die rechnen wir jetzt mal durch 12. Das sind 60. Du bezahlst nur 700? Ja, weiß ich nicht. Irgendwas kann sein, dass es vielleicht ein bisschen mehr. Über 1000. Was? Nee, ich habe ja AB. Genau. Naja. Nee, aber wenn du so ein 12-Monats-Abo hast, dann kriegst du 2 Monate geschenkt. Genau. Bei der Steuer gebe ich über 1000 an. Okay. Das also kurz, das Finanzamt darf nicht zuhören und der Primark darf nicht zuhören. Ja, genau. Wer? Primark? Wegen den Klamotten, die du immer erst auf den Boden wirfst und dann liegst du mit. Ich habe hier leider nur 50 Cent bei. War es nicht Kick? Ich rechne das mal für 700 Euro. Ist jetzt auch nur über den Daumen gepeilt. Wahrscheinlich bezahle ich mittlerweile 750 Euro. Ich weiß es nicht. Durch 12 sind, sagen wir 60 Euro. Hm? 60 Euro im Monat. Ja. Minus 9, sind wir großzügig, minus 10. Das sind 50 Euro Ersparnis mal 3. Das sind 150 Euro. Und dann ist es, auf einmal nicht mehr so viel Geld. Genau. Weil es wird ja als eine Mörder-Ersparnis verkauft und es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also ich habe jetzt 150 Euro gerade gemacht. Ich bin jetzt schon bei Thomas. Ohne was dafür getan zu haben. Ich kann bestellen. Du hast die richtigen Leute gewählt offensichtlich. Ja. Die vergüten dir das. Deine Rendite beträgt dann schon mal mindestens 150 Euro. Ja. Aber wie gesagt, das ist ein netter Anfang. Es ist gut gemeint, aber es ist nicht wirklich nachhaltig. Nein, also das Problem, das Loch, das es andere Stellen reißen, stopft es natürlich nicht. Ja. Genau. Bei mir kostet ein Einkauf jetzt auch deutlich mehr als 150 Euro im Monat. Oh. Ja, im Monat, und wenn ich mit Tina einkaufen gehe, dann erst recht nicht. Ja, das ist ganz komisch. Ne? Es gibt Menschen, die greifen automatisch immer in das teure Regal. Das ist, also... Das sind wie Trüffelschweine, nur für teure Sachen, die nimmst du irgendwie mit und sagst, so, such mal, such mal Nudeln. Und dann, wupp, haben die teuersten Nudeln im ganzen Laden in der Hand. Ja, das ist halt so, ne? Die heißen meistens Kinder, oder? Also, wie gesagt, ich muss auch ehrlich sagen, eigentlich klingt die Aktion cool, aber die Frage ist, ob das wirklich so nötig ist. Man darf auch nicht vergessen, natürlich ist eine gewisse Zeit dieser 3 Monate in den Sommerferien. Das macht es natürlich auch schmackhaft für viele. Ja. Na? Und mal gucken, wie viel Signalstörungen und genervte Leute es dann gerade hier in Berlin gibt. Ich bin gespannt. Apropos Signalstörung. Ja. Seid ihr auch so genervt? Denkt ihr manchmal auch, boah, ich krieg ja voll hier die Signalstörung. Wenn ich das nächste Mal koche und dann über dem schönen heißen Topf, dann nehme ich den Deckel ab, weil da muss noch nachgewürzt werden. Also nehme ich den Gewürzstreuer über den Topf. Das ist deine Signalstörung? Das und heißt, dann kriege ich voll die Signalstörung, weil ich denke, also, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ach so. Sag mal, was sind denn für Fehlkonstruktionen, diese Gewürzstreuer? Weil die durch den aufsteigenden so. Wasserdampf klebt denn das Gewürz am oberen Teil dieses Streuers? Kennt ihr das auch? Nee. Seid ihr da auch? Nein, ihr kennt das überhaupt nicht. Ich dachte, die Signalstörung wäre, dass der Topf in dir das Signal auslöst, irgendwas zu würzen und du dir ständig das Essen verwürzt. Ja. Nee, aber da fällt mir ein, oder da würde Fips Asmussen sagen, da fällt mir glatter Schnitzel vom Steak. So, Stefan, damit ist dein dritter Satz nicht Witz durch. Dann hast ich jetzt mach Trennkost. Okay. Ja, also wie gesagt, sorry, ich Information. Sorry, erzählen, jetzt habe ich gar nicht zugehört. Weil du dazwischen gequatscht hast, da fällt mir glatt das Schnitzel vom Steak. Nicht lachen, ich mache Trennkost. Ach so. Gut, also euch ist die Problematik nicht, überhaupt nein, nicht bekannt. Überhaupt noch nie erlebt. Nee. Noch nie ich koche erlebt. Nicht. Du hast dann stellt sich die Frage, was mache ich falsch beim Kochen? Ach so, ja, ich erhitze das Essen, bevor ich es würze. Das ist natürlich ein Kardinalsfehler. Ja. Da muss ich vielleicht nochmal... Ich finde noch was anderes, worüber ich mich aufregen kann. Ja, ich bin mir sicher, dass du was findest. Penner. Ich kann ja in der Zwischenzeit auch noch mal eine Story erzählen, die ich erlebt habe in den letzten zwei Wochen, weil wir wollen ja auch über unsere Erlebnisse berichten. Passt auch im Thema Bus, zum Thema Bus. Ich bin neulich im Bus eingestiegen. Ich habe gehört. Nee. Okay, also. Ja, du hast ja Frühlingsgefühl. Ja, genau. Dieses Sex. Meine Sexualität ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Ja, nein, wir wissen ja auch, Marc nimmt ja Viagra, damit er nicht aus dem Bett fällt. Genau. Aha. Gut. Bei Stefan genau. Ist die ganze Sendung mit Bettel. Ja, pass auf. Ich bin neulich Bus gefahren, der Bus gut gefüllt. Und ich habe erst gar nicht... gesehen, dass neben mir so ein älterer Herr mit so einem Krückstock sich an der Stange festgehalten hat. Und plötzlich sagt dann so eine junge Frau an der Haltestelle, wollen Sie sich da vielleicht hinsetzen oder so? Und dann habe ich mich umgedreht und habe gesehen, da sitzen lauter Schulkinder, die alle auf ihr Smartphone starren. Und da hat man so Formulierungen gehört wie, na, ich muss noch schnell hier was posten und so. Ja, und da hat der Mann auch nur gesagt, ja, ich steige gleich aus, aber es ist heute so, ne? Keiner hat mehr Respekt irgendwie und macht Platz irgendwie. Das hat nicht mit Respekt zu tun, das hat mit Anstand zu tun. Naja, ist ja, hat ja... Das ist eine Form des Respekts. Richtig. Ja? Ja, fand ich sehr interessant. Und da habe ich noch ein Beispiel, als ich neulich mit der Straßenbahn gefahren bin. Ja, ging die Tür immer wieder auf und waren ein paar... das war ich. Nee, genau. Und da haben so ein paar, ja, waren jetzt keine Jugendliche, es waren noch ein paar jüngere Schüler, glaube ich, haben die immer wieder aufgehalten, die Tür, und sind dann reingestürmt, haben sich dann einfach hingesetzt und dann habe ich schon gehört hinter mir, wie eine Frau gesagt hat, setzt doch mal bitte eure Masken auf. Und da haben die gesagt, nö, weißt du? Und dann habe ich schon gesehen, wie vor der Straßenbahnfahrer nach hinten gelaufen kommt zu denen, ne? Und dann fing er an, so, ihr könnt gleich wieder aussteigen. Wer hier die Türen aufhält, den nehme ich nicht mit. Los, raus. Und ohne Murren sind die ausgestiegen. Ich habe so eine ähnliche Story erlebt. Doppelstockbus. Ja. Und ja, auch so im vorderen Teil am Fenster, ne, wo man so schön rausgucken kann, ja, während der Fahrt. Irgendwie ein Trupp Jugendlicher. Also ich sag mal zwischen 12 und 14 Jahren. Hoffentlich waren sie nicht 16, aber benommen haben sie sich auf jeden Fall wie 12. Ja. Und ja, haben da rumgesaut, rumgewildert. Und auf einmal steigt der Busfahrer in die Eisen, fährt rechts ran, ne? Kommt die Treppe hoch und sagt, so, ich fahre jetzt erst weiter, wenn ihr hier eure Körner aufgesammelt habt. Oh, haben sie ja drum gemüllt, ne? Ja. Er sagt, ich habe euch die ganze Zeit durch die Kamera beobachtet und ihr räumt es jetzt weg. Auf einmal will es keiner gewesen sein, von denen und alle auf einen. Ne? Nee, das war ja eher, ne? Voll solidarisch, ne? Ja. Voll solidarisch, also miteinander. Da frage ich mich echt, Jungs, was ey, ist mit den Menschen? Keine Eier, schon mit 12 ja, nicht, wirklich. Da sagt man doch alles klar, wir verraten nicht, wer es von uns war. Wir waren das zusammen aus. Was für Luschen. Und dann steigen 90% der Leute dieses Trupps aus, ja, ne, und lachen den anderen noch aus, weil der bis zur Endstation fahren muss und das muss. Zeug aufräumen muss. Ne. Und einer bleibt aber da und ich dachte so, ja, wenigstens hat er einen Kumpel. Ne, das, Ja, und was macht der? Der sagt, und guckt dazu und lacht ihn beim Aufräumen aus und saß und dann hat ihm dazu geguckt, den ausgelacht, wie er aufgeräumt hat. Ja. Junge, Junge, ey. Es ist schlimm, ja, aber. So eine dicke Hose und dann nichts mit Solidarität. Das ist genau immer das, ne? Also waren schöne Beispiele dafür, wie sich die Zeit doch auch verändert hat, ne? Es gibt natürlich auch nach wie vor andere Beispiele, aber das fällt dann halt immer auf. Ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass die alle so sind. Nein. Ich sag mal, das sind Einzelfälle. Marc, du hast die Uhr im Blick. Wie weit sind wir? Wir machen jetzt hier noch. Ja, wir haben noch ein Thema rein. Hauptthema, Eingabemöglichkeiten. Ach, Haupttag. Ich habe noch so viele schöne Sachen. Was hast du denn noch? Worüber ich mich aufregen könnte. Ja, mach doch. Der 24.08.2022 soll in Berlin ein Feiertag werden. Warum? Was? Weil das der Unabhängigkeitstag der Ukraine ist. Oh, Leute, mir wird schlecht. Man kann es auch übertreiben. Das stimmt allerdings. Und warum nur in Berlin? Mal ehrlich. Ist doch Aktionismus pur. Ja. Einfach Sommerloch. Ne? Das ist auch so ein bisschen. Führt es gerne aus. So das ist so ein bisschen anbiedern, oder? Ja, ich meine, so schlimm wie das alles ist, aber wir haben doch andere Probleme außer hier einen Feiertag draußen. Nee, vor allen Dingen, das hilft ja auch jedem. Ja, niemand, ne? Genau. Für mich sieht es mal ein bisschen aus so, heucheln wir mal Interesse oder heucheln wir mal Unterstützung und dann machen wir was völlig Sinnloses. Lass doch in der Schule einfach die Kinder eine halbe Stunde lang im Chemieunterricht Ukraine-Flaggen malen und dann den Mülleimer werfen. Da haben wir es. Ja, das mit dem Feiertag, das klingt so, als ob man kurz davor ist, Ukraine als zweite Fremdsprache einzuführen. auf die Schulen. Ja. Ja, das ist wohl richtig. Ja, ne? Ich finde es schade. Also von wem kommt das? Das kommt sogar von den Grünen. Ja, wer hätte es gedacht? Wie soll man sich lieber um die Tankpreise kümmern und die ein bisschen hochsetzen, damit es mehr Leuten geholfen? Du, da gibt es doch auch, ist jetzt diese Ersparnis eigentlich beschlossen, diese 30 Cent für Super? Weil ich habe gesehen, das geht ja Richtung Juni und der Preis steigt gerade ganz schön. Ja, ich habe gestern für 2,17,9 Euro getankt. Ja, pro Liter. Nicht schlecht. E5. Ach so, pro 95 Liter. Oktan. Ah, nee, pass auf, das gute Super. Da hatte der Fips doch auch was. Ich dachte, du hast jetzt 1,5 Liter Preise genannt. Nee. Die neue Währung. Nee, die Benzinpreise sind über Nacht gestiegen. Es stört mich aber nicht, weil ich am Tage tanke. Der gute Fips. Nein, oder man kann es auch anders sagen. Ich merke davon nichts, weil ich tanke immer nur für 50 Euro. Ja, ist übrigens ein Trick, ne? Ja. Ich tanke nur für 20 Euro, das ist noch günstiger. Aber apropos Feiertag, fest steht jetzt schon, der 8. Mai 2025 wird in Berlin einmalig ein Feiertag sein. Das ist dann der 80. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus. Das finde ich mal einen legitimen Tag. 8. Ja. Mai ist ein gutes Datum, Tag der Befreiung. Genau. Ne? Ja. Gut. Von meinem schwarzen Taxifahrer berichte ich heute nicht, weil müssen ja noch weitermachen. Das darfst du so nicht formulieren. Nee, das darfst du aber so politisch nicht formulieren. Korrekt? Nee, ist nicht politisch korrekt. Ist doch ein Schwarzer. Ja, was hat es? Oder ist es ein Pigmentier? Hautpigment? Na, was denn? Mach's nicht schlimmer. Das ist ein Taxifahrer. Ich habe neulich. Ein Taxifahrer aus Togo. Ein Taxifahrer aus Der schwarze Taxifahrer aus Togo. Ich habe neulich auf Netflix eine Serie, einen Film hatte ich gesehen. Ja. Und da ist eine Cheerleaderin, die stürzt ungünstig bei einem Stunt, fällt mit 17 Jahren ins Koma, 20 Jahre später wird sie wach. Okay. Und dann ist sie. Klingt jetzt schon lustig. Was denn? Ist sie halt so irgendwie mit Freunden unterwegs und dann sagt sie so aus der Situation heraus, er ist ja voll behindert. Ne? Und da sagt ihre Freundin so: Nein, sagt man nicht mehr. Darfst du nicht sagen, behindert? Komm schnell mit sagen, hier. Ne? Und dann sagt die, echt, man darf das also nicht mehr. Und dann sagt sie, wie schwul ist das denn? Nein, das darfst du auch nicht sagen. Das ist ja witzig. So, Stefan, also ein bisschen Vorsicht. Kannst du nochmal sagen, was, eine Netflix-Serie? Nee, Netflix-Film, irgendwas mit Cheerleader. Netflix heißt, darf man nicht mehr sagen. Der heißt irgendwie Year of... Versuch mal rauszufinden und dann schick mir das mal. Ja, nein, den möchte ich mal ganz herzlich grüßen, weil das war eine geile Taxifahrt. Jetzt machst du es wenigstens noch gerade. Der war total geil drauf, total locker, hat noch meine Freunde verabschiedet, von denen ich losgefahren bin. Und und der hat so gute Laune verbreitet und hat gesagt, hey, ich brauche nicht viel und mir geht's gut. Und das war ein lustiges Beispiel, weil ich habe ihn dann gefragt, ja, Corona und Taxibranche war ja bestimmt scheiße, habe ich immer wieder von vielen gehört, ne? Weil ich immer wieder deutsche und türkische Taxifahrer eigentlich habe. Und er meinte, nö, alles kein Problem, wisst ihr, ich komme aus Togo. Also es hat natürlich in seiner, müsst ihr euch jetzt so vorstellen, einen Schwarzen, der da sozusagen spricht. Ne? Und, du meinst mit Akzent? Genau, so richtig, wie man es halt kennt aus dem Film. Ne? Also Klassiker, aber total sympathisch. Und meinte so, nee, ich habe da in Togo, was meinst du, was ich da schon gesehen habe? Dagegen war doch Corona hier die Zeit, ein Scheißdreck dagegen. Also fand ich sehr gute Einstellung und super, ja, sympathisch. Absolut. Mit dem würde ich gerne wieder fahren. Ich habe ihm auch gut Trinkgeld gegeben, muss ich ehrlich sagen. Das mache ich dann gerne. Gut, ich habe mittlerweile rausgefunden, wie der Film heißt. Der heißt Senior Year und der ist mit Rebel Wilson. Okay. Die ist auch bekannt aus anderen lustigen, ich glaube bei Ghostbusters hat die mitgemacht. Guck mal hier, siehe. Ah ja, okay. Eine etwas stämmige, blonde Schauspielerin. Ja. Ihr seid politisch heute nicht sehr korrekt, aber ihr habt nicht gesagt, dass sie fett ist oder so. Nein. Baujahr 80 sehe ich gerade. Baujahr 80, da ist sie ja ein Jahr jünger als ich. Ne? Sehr gut. Ja. Okay. Gut. Ja, ich glaube, ich habe mein Zeug abgearbeitet. Haben wir da Zeit für ein Hauptthema? Ja, hier Hauptthema? Ist noch was, jetzt, das jetzt mag vielleicht noch interessieren, ich fand, aber ich weiß nicht, ob reden heute nicht das über würde hierzu auch... Keine Ahnung, Marc, möchtest du... Wollen wir nicht die Zuhörer abstimmen lassen, womit wir weitermachen? Ja, drückt absolut. Jetzt bitte den Zurückspulknopf. Ihr müsst jetzt die blaue Pille schlucken, ja. Wenn ihr möchtet, dass wir über alternative Eingabemöglichkeiten... Warte, ich frage schnell bei Insta nach, ich mache schnell eine Insta-Umfrage. Das ist schön. Ich habe hier noch einen politisch korrekten Witz von Fips Asmussen. Na los. Das kann ich mir nicht vorstellen. Frauenparkplatz, was ist das? Kann man da seine Frau über Nacht abstellen? Sehr schön. Wunderbar. Ja, von mir gibt es noch was Hochaktuelles. Ich, oh, oder Twitter? Aktuell sagt Twitter man heutzutage. Aktuell darf man ja nicht mehr sagen. Ja. Und zwar, wenn diese Folge erscheint, habt ihr die Neuköllner Maientage verpasst. Ja. Stattdessen gibt es die Steglitzer Festwochen. Die beginnen jetzt am 26. Mai und gehen bis zum 12. Juni. Das lohnt sich, kann man mal machen. Vielleicht können wir da ja unseren nächsten Podcast aufzeichnen. Ja, die Steglitzer Festwochen, was ist daran so besonders? Naja, nichts, also nur, dass ich eben in Steglitz aufgewachsen bin. Ja. Und im Gegensatz zu anderen Volksfesten, Frühlingsfesten, gehen die eben nicht nur ein oder zwei Wochen, sondern tatsächlich drei Wochen und zählt auch zu den etwas größeren. Also dort hat man tatsächlich mal eine Auswahl an Fahrgeschäften. Mhm. Ja. Cool. Schöner Tipp auf jeden Fall. Herzlich eingeladen. Falls ihr dort jemanden seht, der winkt, Mikrofon und, vielleicht Mikrofon hat, vielleicht ein Bierchen trinkt, das bin dann vermutlich ich. Ja, der Frühlingsgefühle da noch auslebt. Genau. Wer mich dort trifft und, mir glaubhaft versichern kann, dass er unseren Podcast hört, kriegt ein Bier. Ihr müsst das Codewort. Gebe ich auch gerne mal ein Bier aus. Das nimmt Marco Codewort mit nach Hause. Wie heißt das Codewort? Das Codewort ist Scheiße, siehst du geil aus. Gut. Das ist die Begrüßung, wenn ihr Marc so begrüßt. Scheiße, siehst du geil aus. Okay. Dann wird er euch mit nach Hause nehmen. Das schön im Berliner Dialekt. Was soll ich denn mit den Leuten zu Hause? Wollt doch ein Bierchen trinken. Ein bisschen plauschen. Natürlich vor Ort. Nicht zu Hause. Ja, du hast ich will zu Hause meine Ruhe haben. Du hast den Leuten ja auch Hörer. Angst gemacht schon mit deinen Frühlingsgefühlen. Na. Wann sind die eigentlich wieder vorbei? Ab wann kann man sich dir wieder auf den Meter nähern? Na, wenn der Sommer kommt. Wann kann man sich den Monat auf den Meter nähern? Wiss ich doch nicht. Deswegen sitze ich ja als Schutzschild daneben. Ne? Keine Ahnung. Gut. So. Ich habe gerade mal in die Community gefragt. Wir machen heute alle Themen. Ja, und alle Themen. Oh Gott. Wunderbar. Eine lange Sendung. Ach, wir können ein bisschen End oder Weder spielen. Ja, das haben wir lange nicht gespielt. Ich habe da so ein paar Fragen. Das ist nicht viel, aber... Hobbys untenrum steht hier. Konzept, wo ich mich schon frage. Ja, vergiss doch mal das Konzept. Scheiße. Ja, Hobbys untenrum. Ich mir vorstellen. Also untenrum ist klar. Fetisch, nee. Dann bitte. Ja. Ich bin gespannt. Danke. Jetzt kommt das Spiel. Achtung. So, warte, Ausweise vorzeigen. Ja, genau. Nicht nur für Streber, jetzt folgt End oder Weder. Ach ja, verstehe, diese lustigen End- oder Widersprüche, die haben wir doch auch irgendwo aufgeschrieben, aber das steht nur da. Schickt uns einen passenden Reim, Kontaktmöglichkeiten wie immer am Ende. Ein weiterer ist noch, leicht wie eine Feder, End oder Weder. Das muss man natürlich musikalisch irgendwie bringen. Ja. Das kann oder, natürlich René viel besser. Oder pass auf, wir sind ja... Leicht wie eine Feder, ja. End oder Weder. Wir sind ja im Berlin-Podcast, wa? Dit hört auch Klaus Kleber, End oder Weder. Gut. Okay. Applaus, Applaus. Applaus. Applaus, Applaus, Applaus. Also, ent oder weder, sagt mal, so im Bereich Hobbys, seid ihr mehr so die Fans von Motorsport oder eher von Denksport? Stefan, ich muss überlegen, sag du mal bitte. Wofür könnt ihr euch mehr begeistern? Und wenn ja, warum nicht? Also Sport auf jeden Fall. Achso. Weißt ja? Ach ja? Bin ja Hobby-Volleyball. Da kommen wir gleich zu einer Anschlussfrage, okay. Aber da möchte ich nicht vorgreifen. Ja, Denksport, Motorsport. Weil die Sportart, für die du dich so interessierst, das hat ja weder mit Motorsport noch mit Denksport zu tun. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Aber was ist denn Denksport? Ja, Denksport ist Rätseln, Puzzeln. Oder? Ja. Ja, Schachboxen. Kniffeln, Kartenspielen. Escape Games. Ja, Herausforderungen, Challenges. Aber das ganze Leben ist doch ein Denksport. Die einen sagen so, die anderen so. Zählt der Podcast zu Denksport oder Motorsport? Wenn man den jetzt hört. Das ist auf jeden Fall Motorsport. Ist also klar. Ich finde Motorsport grottenlangweilig. Formel 1. Jedwede Art von Motorsport. Ja, weil da fahren einfach nur Geräte im Kreis. Mhm. Geräte. Also ich habe eine Zeit lang auch Formel 1 geguckt, so, aber als Event mehr. Genauso wie man den ESC halt als Event anguckt, was den nicht interessiert. Das habe ich halt Motorsport geguckt. Aber Denksport, was, also niemand hat Denksport als Hobby, oder? Also ich challenge mich gern mit meinen Hobbys, aber das ist jetzt nicht so, dass ich... Na, so Geocaching könnte man auch als Denksport. Ja, stimmt, muss okay, ja nachdenken. So Dokus lösen. Oh. Ja, das finde ich Zeitverschwendung. Okay. Aber muss ja jeder selber für sich wissen. Ja, eben. Muss ja einfach nur Spaß machen. Nö, also ja, ich hätte jetzt auch an sowas wie Puzzeln, wie gesagt, gedacht, ne? Also Puzzeln. Ist nicht so einfach zu beantworten, weil man muss sich überhaupt erstmal überlegen, was bedeutet ist, das? Genau, was stelle ich mir unter Denksport überhaupt vor? Und bei Motorsport, ja okay, da kommt ihr beide aus einer Richtung, ja, ich guck mir das an und da sind Leute, die fahren im weitesten Sinne im Kreis, ist irgendwie immer dasselbe. Was soll mich denn daran faszinieren? Genau. Okay, übrigens, kann ich durchaus nachvollziehen. Ich denke da etwas weiter und deswegen fällt meine Antwort diesbezüglich auch etwas ausführlicher aus. Ja, du musst ja auch noch was sagen. Weil, du machst ja und da kommen wir sofort zu meiner Anschlussfrage, die greife ich jetzt mal vor. Mhm. Die Frage ist nämlich, nur gucken oder machen. Ja. Und gerade beim Motorsport, da ist das Gucken. Mal Kart fahren. Eine Geschichte, aber das Machen, also selber mal tatsächlich zum Beispiel Kart fahren, ist ja so das Übliche oder das Gängigste, was man eben auch hier in der Großstadt macht. Autoscooter. Ja, das ist nämlich wirklich Sport. Motorsport, Autoscooter. Steglitzer oder Stolzfest. Ja, da gibt es bestimmt noch einen Autoscooter. Da gibt es einen Autoscooter, aber das fahren die Leute zur Entspannung. Und nicht aus wettbewerblichen Gründen, es sei denn, du willst irgendwie eine der jungen Damen am Rand mit deinem Frühlingsgefühl, ich wollte gerade sagen. Ja, du sagst, der Mäuschen, guck mal, ich habe zweimal hier nach links abgebogen, knickknack, weißt du Bescheid. Ja. Nein, Blödsinn. Aber Motorsport, nur stellt euch mal vor, sich selber ins Kart zu setzen, sich selber auf so eine, was weiß ich, Motocross-Motorradmaschine oder in so ein Auto und damit irgendwie in einem Höllentempo durch so einen Mir ist mir zu schnell. Es gibt dieses ADAC-Sicherheitsfahrtraining, ne? Das ist auch nicht schlecht. Da kannst du, glaube ich, auch so ein... Das hat überhaupt nichts mit Sport zu tun. Na doch. Aber es ist, nein. Wenn man fährt Auto, damit hat es... Ja, du machst ja so Extremtraining. Also ja, ich finde das toll. Ich wünsche mir das seit Jahren zum Geburtstag, aber Tina hat gesagt, tut mir leid, schicke ich dir nicht. Ich sage, wieso denn nicht? Ich will das haben. Schenk dir Socken. Fahren. Kriegst du nee, aber das Training ist, ich habe eins von Freunden gesehen, mit auch die Videoaufnahmen dazu, das ist schon eine Challenge. Also da kannst du dich mal austoben. Übrigens, wenn du sagst, das ist Motorsport und Sicherheitstraining, dann ist für dich auch bei McDonald's an der Schlange ganz schön joggen. Oh. Ich bin nur nach vorne gelaufen zum Tresen. Und bestellen bei McDonald's ist dann Denksport. Ja, genau. Nee, das ist bei Subways, das ist Denksport. Wenn du da die 20 Fragen an. Aber ich möchte die Frage an euch gerne offener gestalten. Ja. Nicht auf Motorsport speziell, sondern wie haltet ihr es beim Sport? Konsumiert ihr lieber, also guckt ihr anderen Leuten beim Sport lieber zu oder seid ihr selber gerne aktiv? Stefan. Gemischt. Also ich gucke natürlich sehr gerne Sport. Das ist uns aufgefallen. Sowohl im Fernsehen als auch live in der Halle. Volleyball, ich wiederhole es nochmal. Frauenvolleyball. Nein, das Männervolleyball. Ah, ja. Das muss man immer dazu sagen. Der Herr ist beidseitig befahrbar. Das wollen meine... Oh Gott, jetzt kommen die Frühlingsgefühle bei Marc wieder raus. Ey. Er macht sich Hoffnung. Nein, also, damit wäre der Folgentitel ja nun aufgeschlossen. Genau. Endlich Frühling. Stimmt, jetzt haben wir es. Endlich Frühling. Nein, aber das stimmt. Das muss man meinen Freunden immer erklären, dass ich auch zum Männervolleyball gehe. Das konnte ich mir bisher nicht vorstellen bei dir, aber gut. Ja, und ja, natürlich ich selber Sport, ja, Fahrradfahren mache ich jetzt wieder viel. Habe meine, wie nennen sich die, diese Kurzhanteln nutze ich sehr viel. Also ich mache schon auch viel für mich. No? Also Fitness zu Hause. Das heißt, ja, diesen Fitness definierten Körpermarkt, der dich die ganze Zeit so heiß macht, der kommt nicht von irgendwo. Richtig, mich macht dir gar nichts heiß. Ich habe extra, weite Kleidung angezogen, das mag nicht auf Stürme gelangen. Ja, aber warum hast du dich eingeölt? Wegen der Sonne. Sonnencreme ist das, genau. So, René, bitte. Genau, also, der andere. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin mehr an kreativen Dingen interessiert als an Sport. Also sowohl beim Gucken als auch beim Machen. Also ich gucke natürlich Sport. Dein wohlgeformter auch, Körper? Der ist von alleine. Der braucht nicht gepflegt werden. Der braucht das nur gefüttert Sixpack, werden. Das Sixpack in Speckmantel. Ja, wundervolles Wort. Ja. Stefan, Höchstform. Nee, also ja, ich guck natürlich sportlich, das weiß man ja. American Football interessiert mich aber nicht so sehr, dass ich es jetzt vermisst habe in den letzten Jahren, wo ich es nicht geschaut habe. Da ist tatsächlich so, das bietet sehr viel für die Zuschauerperspektive, anders als beim Autofahren im Kreis, sage ich jetzt mal so, wo der strategische Aspekt jetzt vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist. Erzähl das mal. Aber ich würde zum Beispiel jetzt nicht selber Football spielen wollen, deswegen. Also ich habe natürlich auch schon den Ball das ein oder andere Mal geworfen in der Hand gehabt und mich damit gequält, aber nee, ist dann tatsächlich, also man wählt, glaube ich, aus bewussten Gründen die Zuschauerperspektive. Mhm. Ich glaube auch, dass Fußballfans nicht zwangsläufig Fußball spielen würden wollen. Nein, nee, nur wegen dem Bier. Ich glaube, es ist der Kult drumherum dann, der das so zum... Ja, die Atmosphäre, genau, so diese Regelmäßigkeit. Man ist halt unterwegs, man ist da im Stadion mit Freunden, vielleicht trinken Bierchen. Die Aus Gemütlichkeit. Aus unterschiedlichsten Gründen machen die Leute Sport oder schauen dabei zu. Um das mal jetzt in diese kreative Ecke zu ziehen, wenn die Frage jetzt zum Beispiel gewesen wäre, Kunst lieber gucken oder machen, dann wäre auch völlig legitim, wenn man sagt, nur weil ich mich dafür interessiere, in Galerien zu gehen, heißt es ja nicht, dass ich zwangsläufig auch selber malen möchte. Das stimmt. Und ich glaube, wenn man das jetzt auf den Sport dreht, dann ist das eine runde Sache und passt eigentlich. Das heißt, wer sich für Sport interessiert, muss sich zwangsläufig welchen machen wollen. Ja, okay. Das Nein, ich wollte aber nur sagen, es ist eine legitime... Doch, ansonsten ist er krank. Ja. Das ist eine legitime... hat jetzt unsere Legitimation, diese Situation. Aber dann möchte ich einmal mit Fips Asmussen antworten auf diese Frage. Ja, gerne. Und dann ist Marc damit antworten. Die Leute fragen, Stefan, machst du Bodybuilding? Ich sage, wozu Eisenpumpen, wenn der Stahl längst geschmiedet ist? So sieht's doch aus. Darf Marc die Frage beantworten. Viel Spaß beim Witze ausschreiben heute. So. Nee, die zählen ja nicht. Na doch. Interessanterweise scheine ich sportlich in jedweder Hinsicht etwas interessierter zu sein, als ihr beide zusammen. Aha. Also ich hatte meine Phasen, da habe ich regelmäßig Formel 1 geguckt. Ich hatte sogar mal eine Dauerkarte für Hertha, bin also im Olympiastadion gewesen, um mir Fußball anzugucken, eine Zeit lang. Das sind immer so alles Phasen gewesen. Ja, ich Hertha gesagt. Sind die schon in der zweiten Liga? So, wollen wir gleich die dritte Halbzeit einläuten oder kannst du noch warten? Da habe ich noch einen Witz für dich nachher. Nee, aber nee, hast du nicht. Doch. Okay, dann bist du drüber. Mein Freund, ein Kupferstecher. Eisern Union. Kupferstecher. Das ist doch jemand, der einen Puff mit Pfennigen bezahlt. Genau. Sehr gut. Aber wir schwoffen ab. Ja, Vorsicht hier, ein Marienkäfer. Marienkäfer. Der könnte mich ja... Der ist jetzt in deinem Pullover gefallen. Nein, der ist halt weggeflogen. Also. Wieso kann ich bei euch eigentlich nie einen Satz zu Ende bringen? Ich weiß auch nicht. Ohne dass mir irgendjemand mit Blödsinn ins Wort Dann erzähl doch jetzt mal deinen Satz zu Ende. Also... Ich gucke sehr gerne Sport. Ja. Das sind immer so Phasen. Also Leichtathletik habe ich auch geguckt, hier Olympia etc. Aber das meandert immer, das Interesse hin und her. Aber ich mache auch sehr gerne Sport. Mhm. Der Sport, den ich gucke, muss nicht unbedingt immer der sein, den ich mache. Aber andererseits motiviert mich das auch. Mhm. Also ich habe damals ja Badminton gespielt, das habe ich ja mal erzählt. Oh ja. Buhl. Und von, ja, Buhl ist jetzt nicht wirklich irgendwie der... Ist ein Freizeitsport. Er ist ein Freizeitsport, ja. Aber das wirklich als Sport zu bezeichnen, genauso wie Dart spielen, das ist eigentlich auch mehr Trinksportgruppe gewesen. Oh, jetzt gibt es hier einen Schiff. Da wird er mehr gesoffen, als dass er vernünftig Pfeil und gegrölt. Ja, andere Leute, die sagen, ah, naja, die müssen doch so viel saufen beim Dart spielen, weil ansonsten kriegen sie keine Ruhe hier an. Die Alkoholiker. Ist das so? Aber wir wissen das nicht. Wir können da nicht aus erster, naja doch, ich kann aus erster Hand berichten. Ja. Der Verein, in dem ich gespielt habe, damals Dart, das war tatsächlich eine Kneipentruppe. Und wenn wir nicht auf regulärem Wege gewinnen konnten, dann haben wir die gegnerische Mannschaft kurzerhand unter den Tisch gesoffen. Danke fürs erfolgreiche Dezimieren unserer Zuhörerzahlen. Ja. Und wir brauchen zukünftig keine Dart-Themen mehr machen. Und der Dart-Verein hieß übrigens FC Dart-Weder. Dart-Weder. So hieß das. Hast du dir schön ausgedacht, aber das ist natürlich nicht richtig. Soll ich dir noch einen härter Witz sagen? Du brauchst mir nicht zu sagen, René, soll ich einen Witz sagen? Ja, ich will gerne einen härter Witz hören. Einen härter Witz möchten wir natürlich nicht hören. Aber der ist so viel zum Thema, der ist sehr hart, die letzten Hörer zu vergraulen. Pass auf, treffen sich zwei Kumpels, sagt der eine, Mann, wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Wie geht's dir denn? Oh, ganz gut. Was macht denn deine Tochter so? Naja, die ist, geht auf den Strich und mein Sohn ist bei Hertha BSC. Na, wenigstens aus deiner Tochter was. Okay, der war ein bisschen hart. Ja. Oh, Stefan, ey. Nicht lustig. Nein, das war ein Witz, Leute. Ja, ich habe ihn verstanden. Ja, ne? Und ich bin gespannt, ob Hertha nächstes Jahr noch in der ersten Liga spielt. Waren noch irgendwelche Fragen offen geblieben bei meiner Antwort? Nein. Nein. Okay. Wir haben sehr aufmerksam zugehört. Ja. Das ist natürlich eine Lüge. Wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Frage. Ja, bei euch, da überlegen wir doch, ob ich euch überhaupt noch eine Frage stelle. Nein, Marc, das ist toll, wie du das machst. So, geht aber noch wie mal ist um es Hobbys. Denn bei Kraft- oder Schnelligkeitssport? Aber wir bleiben bei Sport. Wir bleiben jetzt ausnahmsweise nochmal. Also, Stefan, erinnerst du dich an die Firma, in der wir zusammen gearbeitet haben? Da war unten so ein Fitnessstudio drin, kannst du dich daran auch erinnern? Und eine Sauna? Ist dir aufgefallen, dass ich in der Zeit, wo wir zusammen dort gearbeitet haben, nicht einmal zweimal in der Woche nach Feierabend eine Stunde länger dort unten verbracht habe? Ja, weil du mit den Kollegen gequatscht hast. Nee, unter dem Fitnessstudio. Okay, kann ich mich nicht so richtig dran erinnern. Ja. Hat mich auch nicht interessiert, ehrlich gesagt. Ja, das wäre die Zeit, in der Marc mich wahrscheinlich lüstern angeguckt hätte. Aber hättest du das regelmäßig genutzt, hätte ich doch irgendeine Veränderung an dir gesehen. Ja, die hast du auch, sonst wäre ich jetzt ungefähr doppelt so... so hoch, so groß. Ach, du bist geschrumpft durch den Sport. Oh, nee. Nee, also ich finde sowas ganz cool, sowas zu machen, aber es lässt sich zeitlich einfach nicht mit dem restlichen Interessen, die ich habe, das vereinen. Das ist das Problem. Ich bin eine Zeit lang joggen gewesen, das hat mir sehr viel gegeben. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Jahre nicht mehr gemacht. Ja, man muss wollen und sich reinknien. Also die Frage bezieht sich auf beide Aspekte. Zuschauen oder selber machen. Nee, ich gucke sehr gerne Leuten beim Kraftsport zu. Deswegen, es gibt Leute, die gucken gerne Gewicht heben zum Beispiel. Ich wurde schon aus dem einen oder anderen Fitnessstudio deswegen rausgeworfen. Entschuldigung, stört es dich, wenn ich mich hier hinsetze und dir ein bisschen zugucke? Ja. Genau, ich meine, es ist Mai, was hast du erwartet? Genau. Darf ich die Kamera benutzen? Oder beim Joggen so Leuten hinterher rennen? Genau. Genau, und im Fitnessstudio, genau, darf ich dir zugucken? Und wenn ich ab und zu uiuiuiui mache, lass dich davon nicht stören. Das ist euch erstmal aufgefallen, dass es manchmal fährt man mit dem Bus oder mit der Straßenbahn irgendwie durch die Straßen und dann sieht man, kommt man an Fitnessstudios vorbei, wo dann richtige Glasfronten drin sind, da siehst du die Pumpen, während du da in der Straßenbahn sitzt und denkst dir, oh, super. Ja, die sind so. Ja, extra so gemacht. Extrovertierte. Ja. Nein, das gehört auch dazu. Du gehst ja dahin, um gesehen zu werden. Nein. Deswegen sind wir ja auch hier heute. Deswegen, ich gehe doch nicht ins Fitnessstudio, um gesehen zu werden. Ich wette, die meisten gehen dahin, um gesehen zu werden. Müsste ich schon 20 Jahre dort gewesen sein, dann würde sich das lohnen. Ich gehe da hin, weil ich eigentlich um bald wieder gesehen zu werden. Ja. Kannst du mir mal helfen, die Hantelscheibe rüber zu tragen? Das sind 500 Gramm. Du kannst gerne noch einen Kumpel mitbringen. Genau. Oh Mann. Nein, aber apropos Hantel, ne, hatte ich ja schon erzählt, also die nutze ich bei mir jetzt wieder intensiv. Machst du damit auch ordentliche Übungen? Kontrolliert das jemand? Oder putzt du die nur? Nee, ich heb die schon hoch. Und das ist so meine Homeoffice-Routine geworden, ne? Dass man so in einer kleinen Bildschirmpause mal schnell die Hanteln benutzt. Und das Was cool. ich ja empfehlen kann, ist mit Eigengewicht. Übung mit Eigengewicht. Ja, so macht man das heutzutage. Du meinst, es ist schon runter zum Lidl zu gehen? Wird ja auch nicht weniger. Ja. Das wird, also das Training wird bei mir von Jahr zu Jahr intensiver. Ja, genau. Hallo, ich bin nicht fett. Ich habe nur brauche ein bisschen Eigengewicht für mein Eigengewichtstraining. Also ich sage mir immer, genau. man muss ja nicht ins Fitnessstudio gehen, weil man kann doch zu Hause auch viel machen. Das stimmt. Viele haben zum Beispiel auch so eine Stange über der Tür, wo sie sich dann irgendwie hochhangeln können und Übungen machen können. Also es gibt ganz einfache Möglichkeiten, auch zu Hause ein kleines Fitnessstudio aufzubauen. Liegestütze, Kniebeuge, Vibrationsplatte hatten wir letztes Jahr. Ja, das ist ja kein Training, das ist ja nur rumstehen. Rumstehen und wackeln. Das ist ein Muskel. Ja, hast du eine Ahnung, wie anstrengend das ist? Muskelaufbau beim Rumstehen. Du musst mir nach der Sendung mal deinen Bauch zeigen. Ich möchte mal sehen, ob ich mir vielleicht auch so eine Platte hole. Kannst dir mal dein Fass zeigen. Mein Bierfass. Dein Faszienbauch. Genau. So, Marc, wie war es bei dir? Ja, also mit Kraftsport habe ich wirklich nicht viel am Hut. Schnelligkeitssport ist es bei mir dann. Was ist denn Schnelligkeit? Beim selber machen. Also das ist dann tatsächlich Fahrradfahren, mit Laufen habe ich überhaupt nichts am Hut. Mhm. Und Badminton hast du einen 80 Gramm leichten Schläger. Also da musst du nicht viel Kraft aufwenden, um aber da brauchst du Kondition, wenn du das km/h zu beschleunigen. Und da geht es eben tatsächlich um Schnelligkeit, Reaktion. Den eigenen Körper so schnell wie möglich irgendwie meterweise übers Feld zu boxieren, um den nächsten Ball schlagen zu können. Ja. Beim Gucken, ja, ist glaube ich alles gleich langweilig. Aber hier so ein Abfahrtslauf beim Winterschießlalom. Ja. Oh nee. Ja, Wintersport. Es gibt ja eigentlich nichts Langweiliges, aber ich überlege gerade, ob mir irgendwas Nettes einfällt. Weil Curling gucke ich sehr gerne, aber das ist weder Kraft noch Schnelligkeitssport. Ist es nicht Kraft? Curling? Nee. Nein. Auf dem Eis? Nee, das ist eher, du musst sehr koordiniert mit deinen Kräften umgehen. Ja. Das ist ein Spatz. Ja, ein Haussperling. Wir erkennen richtig ein Männchen. Warum ist das kein Feldsperling? Weiß ich nicht. Wir lernen in jeder Folge vom Podcast einen neuen Vogelfakt. Ich nicht. Die Unterscheidung zwischen Haussperling und Feldsperling ist der schwarze Fleck auf der Wange. Wenn ihr einen Spatzen seht, der einen schwarzen Fleck auf der Wange hat, dann ist das ein Feldsperling. Okay. Ah. Wieder was gelernt? Feldspatz, Hausspatz. Dann hat er nämlich eine geknallt gekriegt. Du hast hier nichts zu suchen, jetzt ist eine Stadt. Quatsch. Gut. So. Curling, Hammer, Haken dran. Ja? Nächste Frage. Nächste mehr Folgen im Stasi-Verhör. Ihr wollt noch mehr Fragen. Na, sehr sportlich. Also ach, eine noch. Ach je. Oder auch nicht, wie du möchtest. Naja, es gibt da so Fragen, da stellen sich andere Leute die Frage, sag mal, muss man sich die Frage überhaupt stellen? Ja. So, Stunde ist rum. Wie zum Beispiel, es gibt so Leute, die unterhalten sich darüber, wie eine Klorolle aufgehangen werden soll. Ja. Ja, also man kann das Papier ja nach hinten hängen, dass es an der Wand lang geht oder mal nach vorne. Richtig, man kann es so ranhängen, dass es immer schön an der Wand lang schleift, wenn man es sich dann... Oder man kann es vernünftig aufhängen. Genau. Oder man kann es richtig rum aufhängen, sodass es nicht immer an der Wand lang Könnte ich mich aufregen, ey. Dann ist wieder einer falsch. Also ihr habt dort tatsächlich eine Meinung dazu? Ja, klar. Also ich meine, die logische Variante. Allein schon die Klappe, die ja in diesen sehr simplifizierten Toilettenhaltern vorhanden ist, sagt ja schon, wie rum das Papier drin sein muss, weil man drückt ja vorsichtig auf den Deckel und zieht dann das Papier ab. Ist das so? Wenn es andersrum läuft, müsstest du ja volle Kanne, du musst ja so schnell an dem Papier ziehen, dass es schneller reißt, als dass es rollt. Ja. Stefan, du kannst der Ausführung gemäß folgen und stimmst ihm vorbehaltlos zu. Ja. Also, wir drei sind der Meinung, es steht außer Frage, dass das Papier bei einer aufgehangenen Klorolle bitte vorne, sprich der Wand, abgeneigt. Genau, also von der Wand weg. Von der Wandenseite, ja. Genau. Finde ich auch. Alles andere macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Das machst du nur die Wand dreckig. Ja. Das ist, als wenn ich mit dem Pinsel mit der Stielseite die Wand malern will. Ja. Ist so schön buschig hinten zum Festhalten. Kann man auch so sagen. Also mich würde es wundern, wenn es Leute gibt, die das anders sehen. Hm. Da kannst du ja mal eine Umfrage jede Menge. Also das hält sich wirklich in der Bevölkerung die Waage. Okay, dann es gibt wirklich Leute, die sagen, das soll andersrum. Ich begreife es ehrlich gesagt auch nicht. Und ich denke mir, dieses Thema ist bestimmt etwas, wo unsere Hörerschaft darauf anspringen kann, mal Bezug darauf zu geben. Nein, geben uns Feedback. Wir haben nur die Hörer dieses Klopapier richtig rum in die in den Rollenhalter schieben. Jetzt richtig rum. Spätestens. Und es gibt noch einen Nachtrag zur letzten Folge. Denn einer meiner Arbeitskollegen war so leichtsinnig, mir mitzuteilen, dass er tatsächlich unsere letzte Folge gehört hat, weil er nämlich meinte, was für übrigens, Idiot. Er meinte nämlich, ach, ich wollte dir nur mal sagen, ich habe zwei Bäder in meiner Wohnung und die haben beide kein Außenfenster und in beiden ist der Lichtschalter innen. Okay. Ich konnte nichts viel mehr tun, als wieder, naja gut, keine Regel, die wir letztes Mal ausgearbeitet haben, ohne eine Ausnahme. Genau. Und wir können jetzt nur vermuten, dass er zu dieser Ausnahme zählt. Wir haben bisher aus unserer Hörerschaft nichts Gegenteiliges vernommen, also gehen wir nach wie vor davon aus, dass das, was wir euch gesagt haben, nämlich, dass der Lichtschalter außen ist, weil man dann überhaupt die Chance hat, den zu betätigen, weil es macht keinen Sinn, in ein Bad zu gehen, macht die Tür zu. Ja. Dann ist überhaupt kein Licht mehr drin und dann findet man nicht mal mehr einen Lichtschalter. Genau. Ich habe auch noch eine Ergänzung zur letzten Sendung, und zwar unser Thema Massagegeräte. Oh. Also wer den nicht gehört hat, die Folge unbedingt anhören. Wir stellen alle Massagegeräte vor, die es gibt. Ich habe eins heute zufällig entdeckt, den Trigger Bow. Den Namen sage ich jetzt nur, damit ihr euch das mal angucken könnt. Sieht aus wie ein Bügel in M-Form. Ja. Und der hat in der Mitte, also quasi da, wo das M seinen Tiefpunkt erlebt, so einen kleinen Knubbel. Ach sowas. So einen kleinen runden Knubbel, ein Kügelchen. Und was du machst ist, du greifst das Ding und hältst es so hinten über den Rücken und findest dann den richtigen Punkt. Du nutzt also diese Beine des M's als Hebel und um dir deine Triggerpunkte damit. Und dann kannst du dort drücken. Das ist prima. Triggerbo. Also guckt euch das mal an. Es gibt so einige Punkte, die man selbst nur sehr schwer drücken kann, gerade am oberen und Rücken. Ich wette, ich habe davon auch viele andere Produkte schon gesehen in der Vergangenheit, die so ähnlich funktionieren, die im Prinzip gebogene Griffe sind, die einfach dafür sorgen, dass man... Weil nichts ist ja schwerer, als irgendwie an deinen Rücken hinten zu kommen. Ne? Also es ist ja auch beim Waschen auch außer Blei vielleicht. Ja gut. Blei ist auch, ich guck gerade mal, der Triggerbo kostet natürlich 90 Euro. 90? Oh. Ein Stückchen Holz, wir sehen es hier mal im Einsatz. Ja, die Kugel also, ist es aber. Ist natürlich ein Witz, der seinesgleichen sucht. Wenn ihr einen Tischler als Freund habt, lasst euch so ein Ding basteln. Oder nehmt einen normalen Bügel und kratzt euch damit den Rücken. Es wird Zeit für etwas Werbung. Oh ja, habe ich ja gerade gemacht. Heute werben wir. Für? Und unser Werbespruch lautet, wir bieten Unterhaltung, suchen dafür Zuhörer. Ja. Werbung Ende. Sehr gut, sehr gut. Was ich eben noch erwähnen wollte, dein Kollege natürlich super, dass er den Podcast hört. Ja, beste Grüße. Ja, und gerne weiterhören. Und ich möchte auch noch den Nachtrag zum Nachtrag machen. Massagehaken lohnt sich mal zu googeln. Da kommt man dann schon in eine Region preislich, die sinnvoller ist. Okay. Massagehaken. Massagehaken. So, damit ist das Thema Massage auch nach zwei Folgen schon wieder komplett und erschöpfend behandelt. Okay. Ja. Und das heißt? Nächstes Thema. Na, das finale Thema. Oh. Jetzt wird es nämlich richtig lustig. Ich habe gesehen in der Themenliste Eingabegeräte. Ich freue mich drauf, wenn wir drüber sprechen. Ja. Wird super interessant. Ja, super interessant. Okay, okay. Da hat Marc uns schon was gezeigt vor einiger Zeit und das ist auf jeden Fall ein Tipp. Nicht nur für Nerds. Ich wollte jetzt eigentlich nur einen Cliffhanger produzieren. Ja, hast du doch. Und ich wollte fragen, ob wir nicht noch irgendwie aktuelle Themen haben, über die ihr reden möchtet. Habt ihr zum Beispiel den Shitstorm zu Finn Kliman, habt ihr den verfolgt? Ja. Kliman? Ja. Wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Nein, tragische Situation, muss man mal dazu sagen. Erklärt mich auf. Finn Kliman ist sehr empfehlenswert. Einfach mal bei YouTube nachgucken. Finn Kliman, wie baut man eine Mauer? Ich glaube, das ist eins seiner ersten Videos. Mega geil und unterhaltsam. Danach für meinen Geschmack leider etwas kommerziell geworden. Okay. Und ein bisschen durchschaubar, dass er versucht, da halt seinen Stereotypen, den er aufgebaut hat, zu bedienen. Genau, und sag mal ein bisschen Hintergrund. Also Finn Kliman, was macht der? Warum der Handwerkerkönig. Genau, Handwerkerkönig. Ah. Also ich weiß nicht, ob er den Titel wirklich hat oder ob wir ihn jetzt... Aber so, damit man sich das vorstellen kann. Ja. YouTuber, Influencer, sehr musikalisch. Sehr handwerklich begabt. Okay. Also kann man sich definitiv antun, so ein paar Folgen von ihm. Richtig gut, richtig gut. Und bekannt als Kumpel von Olli Schulz. Okay. Mit dem hat er nämlich zusammen das Hausboot damals gekauft. Das Hausboot von Gunter Gabriel, nachdem der gestorben war. Mehr Details in der Netflix-Serie. Das Boot oder Hausboot? Hausboot. Okay. Hausboot, ja. Ja, macht Sinn. Olli Schulz, sehr eng befreundet mit Böhmermann. Okay. Ja, die machen zusammen den Podcast. Eben, Fest und Flauschig. Fest und Flauschig. Ja. Ehemalig. Zart und Sorgfältig. Genau. Und jetzt wird es nämlich kriminell. Mhm. Der Böhmermann, seines Zeichen Aufdecker von... investigativer Journalist. Naja, ja. Ein seltsamer Titel für einen Comedian, möchte ich mal behaupten. Aber er betreibt das schon ziemlich ernsthaft. Da hat mir, glaube ich, auch mal erzählt, die Geschichte mit Wo Bauer sucht Frau. Einfach mal googeln. Das heißt YouTube. Bauer sucht Frau, nicht Frauer bucht Sau. Ja, immer dran denken. Bauer sucht Frau, YouTube, Böhmermann. Sehr interessant, sehr investigativ, sehr entlarvend und unterhaltsam. Ja, und jetzt musste der liebe Finn Kliman dran glauben. Ja. Weil dem ja Böhmermann ist dort was zu Ohren gekommen, dass da etwas nicht ganz so hinhaut. Finn Kliman hat nämlich eine Zeit lang Masken produziert. Ach, jetzt. Und das hat es in sich. Ich weiß nicht, wie viel wir davon erzählen wollen, weil man kann sich das ja selber mal angucken. Neo Magazin Royal, auch bei Google, bei YouTube zu finden. Die Sendung mit Finn Kliman kommt man nicht dran vorbei, kann man sich mal angucken. Mhm. Ja, jetzt ist die Frage, ne, wie lange treibt man so eine Sau durchs Dorf? Und wie gut macht sowas halt ein Comedian? Und ich finde es, mir tut er ein bisschen leid, der Finn Kliman. Da ist er leider an den Falschen geraten. Ja. Oder da wurde er leider vom Falschen erwischt. Ja. Trotzdem nicht schön, was er da getrieben hat. Was heißt das jetzt für ihn? Sehr viele Aufträge, die gecancelt wurden. Mhm. Also ich sage das jetzt auch nur aus dem, was man aus der medialen Ecke so mitbekommt. Ja, er wird erstmal leiden. Darüber. Also es sind einige, also mindestens 2-3 Unternehmen haben schon die Zusammenarbeit mit ihm gekündigt. Mhm. Der muss sich jetzt natürlich sehr entschuldigen. Ist natürlich auch schwierig. Ich glaube, seine Kredibilität, er hat jetzt ein bisschen gelitten. Mhm. Aber ich finde auch... Er wird wieder aufstehen. Ja. Eines schönen, fernen Tages. Ich finde es halt auch nicht ganz so... ich meine, er hat Scheiße gebaut, wahrscheinlich vielleicht nicht ganz so bewusst. Ja. Aber jetzt da wie ein Verrückter drauf einzuknüppeln und das jetzt auszulutschen für sich. Ja. Aber ja, wer Scheiße baut, muss dann nur mal die Konsequenzen nehmen. Ne? Muss man jetzt vielleicht auch mal sagen. Ganz genau. So ist es. Gut, dann lassen wir es dabei. Ja. Was wir davon mitnehmen, ist nur, guckt euch unbedingt an, wie baut man eine Mauer von Finn Kliman. Sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Mhm. Ja, das mindestens. Okay. Und damit können wir dann, ich schau mal, ja, es ist Zeit für das Witzbattle. Juhu, Witzbattle in Folge 86. So, dann greife ich Stefan vor. Der hätte nämlich jetzt sonst gesagt, wie immer beginnt der Marc. Ja, und das mache ich jetzt einfach mal. Er hätte jetzt gesagt, und jetzt machen wir was besonders Lustiges. Ja. Einige von euch werden es wahrscheinlich schon wissen, denn wie jede Folge kommt jetzt was. Ich habe ja schon Fip Asmussen Witze die ganze Zeit gemacht. Genau so hätte ich es gemacht. Jetzt kommt nämlich der Teil der Sendung, den wir schon seit 3 Jahren bis zum geht nicht mehr durchziehen. Die W-I-T-Z. Witze! Und der erste, diesmal wie immer beim Witzbattle. Ich will es nicht weiter in die Länge ziehen. Runde 1. Ja, das mit dem in die Länge ziehen ist eigentlich Stefans Part. Das habe ich gerade versucht zu persiflagieren. Du nimmst doch hier Viagra. Persiflage? Persiflieren. Witz Nummer 1 von Marc. Ja, ich glaube, jetzt komme ich doch endlich dazu. Sag mal, ist hier das Treffen für Leute, die immer zu spät kommen? Nee, das war gestern. Ja, wer mit Fremdworten nicht umgehen kann, der muss halt die Frequenzen tragen. Und, Ihr Fachgebiet ist Fußball? Fragt der Showmaster. Ja, antwortet der Kandidat. Bravo, dann habe ich eine Frage. Wie viele Maschen hat ein Tornetz? Gut. Nummer 2. Ein Mann kommt aus seiner Stammkneipe nach Hause. Er macht dabei solchen Lärm, dass seine Frau aufwacht. Entschuldige bitte, die Schuhe sind umgefallen. Das macht doch nicht so einen Krach. Na, wenn man noch drin steht, schon. Deutsche Bahn ist, wenn du um 12 Uhr am Bahnhof ankommst und trotzdem den Zug um 11.23 Uhr noch schaffst. Das ist Deutsche Bahn. Der Mannschaftsarzt zum Thema Doping im Fußball. Doping im Fußball bringt gar nichts. Das Zeug muss in die Spieler. Ja. Genau in deinem Fall, wa? Sehr gut. Runde 3. Am ersten Schultag in Gelsenkirchen gibt der Lehrer sich als Schalke-Fan zu erkennen und fragt die Kinder, wer denn noch wohl Schalke-Fan ist. Alle, bis auf Fritzchen, melden sich. Der Lehrer fragt verwundert, bist du denn kein Schalke-Fan, Fritzchen? Der antwortet, nein, ich bin Bayern-Fan, weil mein Vater kommt aus München, hat bei den Bayern gespielt in der Jugend und bei BMW gearbeitet. Meine Mutter kommt auch aus München, arbeitet seit 20 Jahren auf dem Oktoberfest. Daraufhin der Lehrer, aber Fritzchen, du musst doch nicht alles wie dein Papa und deine Mama machen. Stell dir vor, deine Mama wäre prostituiert und dein Papa drogensüchtig. Ja, stimmt. Dann wäre ich ja auch Schalke-Fan. Böse, sehr gut. Böse, dann geht böse. Bestimmt noch mit Hertha der Witz, oder? Jetzt pass mal auf, du Fohl. Lass doch den René mal seinen Witz erzählen. Genau. Der ist wenigstens lustig. Ich hab gestern einen Brief bekommen, da stand letzte Mahnung. Endlich hört das auf. Genau. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Der Sohn des Fußballstars bringt stolz sein Zeugnis nach Hause. Papa, mein Vertrag mit der dritten Klasse wurde erfolgreich verlängert. Hurra! Der Glückliche. Klein Fritzchen und Klein Erna streiten sich, wer von ihnen wohl die besseren Spielsachen hat. Fritzchen, ich habe einen ganz kuscheligen Teddy und du nicht, Etty Betty. Erna, dafür habe ich eine Püppi mit ganz vielen schicken Sachen und du nicht, Etty Betty. Ich habe ein neues Dreirad und du nicht. Dafür habe ich einen schönen Roller und du nicht. Du Klein Fritzchen überlegt, was es nicht noch etwas gibt, was Klein Erna nicht toppen kann. Und dann sagt er, aber ich habe einen Pullermann und du nicht. Darauf Klein Erna ganz cool. Na und, wenn ich groß bin, kann ich so viele Pullermänner haben, wie ich will. Die Kleine weiß Bescheid. Ja. Ja, da leckt man einmal das Messer ab und schon schauen alle doof. Jan, 32, Chirurg. Der ist gut. Oh. Der ist gut. Der ist gut. Okay, einen habe ich noch. Eine Frau steht deprimiert in der Parfümerie und sagt zur Verkäuferin, geben Sie mir bitte etwas, das nach Fußball riecht. Verzweifelt. Ja. Wie wär's noch mit einem Bonuswitz? Ja. Ja. Ach, jetzt noch ein Bonuswitz. Na, mach doch. Gestern habe ich versucht, mit Wein zu kochen. Nach dem dritten Glas wusste ich nicht mehr, was ich in der Küche wollte. Wenn es Wassermelonen gibt, müsste es auch Feuermelonen, Windmelonen und Erdmelonen geben. Genau. Ihr wisst schon, die vier edle Melonen. Okay, ein Lehrer, Fußballwitz habe ich noch. Der Lehrer, nenne mir bitte drei berühmte Männer mit den Anfangsbuchstaben B. Der Schüler sagt Beckenbauer, Breitner, Basler. Und der Lehrer, hast du noch nie was von Bach, Brahms oder Beethoven gehört? Darauf der Schüler, nee, Regionalliga interessiert mich nicht. Genau. Na, das kommt noch ein Bonus. Ein noch? Und noch, okay. Ja, genau. Wir machen so lange, bis du keinen mehr hast. Ich war beim Arzt. Der sagte, ich habe schlechte Neuigkeiten für Sie. Er gab mir noch ein Jahr zu leben. Dann habe ich ihn erschossen. Und der Richter sagt dann zu mir, ich krieg 15 Jahre. Also Problem lösen kann ich. Ja. Vernünftig. Hier, haben sich gerade in der Disco kennengelernt. Sie so, ah, kommst du noch hoch auf den Sekt? Und er, klar, was hast du denn da? Und sie so, Fürst von Schmettermich. So macht es der Marc auch immer. Ah komm, ein Fußball jetzt geht noch, oder? Der Sohn, Papa, wieso gibt es so wenig Frauenfußball? Und darauf der Papa, finde mal 11 Frauen, die das gleiche anziehen wollen. Ja. Gut, noch ein? Die nee. Frau, was stehen Sie denn hier so abseits von der Party, ganz alleine am Baum? Na, ich wollte furzen. Dürfen die Brötchen alle in eine Tüte? Nein, bitte jedes einzeln verpacken. Das letzte Mal haben die sich unheimlich gestritten. Genau. Ah. Ich hätte gern 99 Brötchen. Ja, wieso nehmen sie ja nicht 100? Na, wer soll denn die essen? Ja. Gut, das ist jetzt nochmal einen rausgeballert hier. Gut. Ja, was soll ich sagen? Das mal schön. Liebe Freunde der seichten Unterhaltung hinter dem Podcast-Format. Naja, nee, das geht schon. Man wird mich schon noch verstehen. Was soll man sagen? Leute, stimmt doch einfach in den Kanon ein, wenn ich sage, das war's. Ja, tschüss. Heute kein Zitat. Wie seid ihr denn drauf? Oh doch, es gibt noch ein Zitat. Okay, eben. Wir nehmen unser Schuss. Ich habe da etwas vorbereitet. So, Momenten. Ohne Zitat geht hier keiner weg. Und zwar von Marie von Ebner-Eschenbach. Es lautet, wir suchen die Wahrheit. Finden wollen wir sie aber nur dort, wo es uns beliebt. Richtig. Das ist nur, was ihr glaubt. Ja. Bis dann. In 2 Wochen. Tschüss. Übrigens, hören kannst du uns bei den meisten Podcast-Plattformen. Abonniere uns bei Spotify oder Apple Podcast. Und hier sind die Outtakes. Guckt wieder von euch einer auf die Zeit? Das wäre in etwa. Ja, ja. 1-2-1-2-1-2. Die Sekunden haben wir schon. Okay, die musst du abziehen. Sekunden die musst du abziehen. Ja, das ist wichtig. Machst du dein Handy wieder aus, René, so wie immer? Ich hab keine Ahnung für Empfang, wenn es aus ist. Schon wieder. Schon wieder, Potsdamer Platz? Ja, stimmt. Einfach nur schon wieder. Schon wieder. Schon okay. Wieder mit René. So, die Abteilung für Podcast Kreativität hat gesprochen. Schon wieder. Ist doch, da würde ich reinhören auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein sehr raffinierter Titel. Ja, macht neugierig. Da fragt man sich, was schon wieder. Was schon wieder. Hat das René wieder sein Handy. Was ist denn da so scheiße? Muss ich hören. Ja, ja. Nee, finde ich gut. Oh nein, nicht schon wieder Kinder. Nicht schon wieder Kinder. Ich denke dran, das haben wir drauf, ihr Leute. Seid vorsichtig. Das kann gegen euch halt nehmen. Ja, das piepen wir alles weg. Alles, das wird alles wegzensiert. Ja. Das wird so lange zensiert, bis es dem allgemeinen Wohlgefallen passt. Bis es ethisch konform ist. Dann nennen wir die Folge gleich Piep. Ein sehr gutes Produkt. M&S-Mikro kann ich auch. Oh, Matsch und Schnee, das kann man auch im Winter fahren. Richtig. Dieses Mikro. Richtig. Das ist ja schön. Ich glaube, wir sollten anfangen. Ja. Dann wir warten nur noch, sonst haben wir wieder unser ganzes Pulver verschissen. Also früh waren wir ja noch nie dran hier. Geben Sie Vollgras. Ja. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast aus Berlin, der Berlin-Podcast. Irgendwas ist doch immer. Der Berlin-Podcast? Warum unterbrichst du mich jetzt? Warum klappt das nicht immer so mit euch? Mädels. Weil wir doof sind. Habe ich mir schon auf dem Weg hierher ausgedacht. Na klar, weil du ja wusstest, was kommt. Natürlich. Ich steige jetzt wieder in mein DeLorean. In was? Und mach die Sendung nochmal von vorne. Achso. Ihr Dussels. Okay, von 100. Wunderbar. Und tschüss. Der Podcast aus Berlin. Irgendwas ist doch immer. Du findest uns bei Instagram unter dem Account podcast.iedi. Schreib uns dort eine DM oder kommentiere unsere Beiträge. Unsere Website findest du unter berlin-podcast.de. Hier gibt es alle Shownotes und ein Feedbackformular. Abonniere uns bei Spotify oder Apple Podcast. Wir freuen uns auf dein Feedback.